Kirche und soziale Katholizismus in Österreich-Ungarn 1870 bis 1914. Es ist hier ein Tippfehler, sowohl bei der Aussendung wie hier. Ich fange also nicht mit dem Jahr 1881 an, wie es im Programm steht, sondern wie unser gesamtes Seminar mit dem Jahr 1870, das Jahr 1870, das ja, wie bekannt ist, ein Epochenjahr für den universellen Katholizismus, für die katholische Kirche ist. Die beiden großen Ereignisse, das erste Vatikanum mit der Verkündigung des Unfehlbarkeitsdogmas und die Porta Pia, die Einnahme von Rom am 20. September. Es ist aber dieses Jahr auch ganz besonders für den österreichischen Katholizismus von Bedeutung durch ein Ereignis, das zwischen diesen beiden Fixpunkten liegt und das mit beiden in Zusammenhang steht, nämlich die Kündigung des Konkordats zwischen dem Kaiserreich Österreich und dem Heiligen Stuhl aus dem Jahre 1855, eine Kündigung, die am 30. Juli 1870 erfolgt ist. Es steht mit beiden Ereignissen in Zusammenhang, ganz besonders mit der Verkündigung des Unfehlbarkeitsdogmas, da zu dem schweren Entschluss für Kaiser Franz Josef dieser Aufkündigung des Konkordats, das allerdings schon durch die Gesetze, durch die liberalen Gesetze, die berühmten Mai-Gesetze von 1868, durch das Reichsvolksschulgesetz von 1869, durchlöchert, den Konkordat, der Entschluss, dieses Konkordat aufzuheben, ist, wie gesagt, Kaiser Franz Josef sehr schwer gefallen. Es war ja sozusagen die erste Großtat seiner selbstständigen Regierung nach dem Tod von Schwarzenberg im Jahre 1852 gewesen, dieses Konkordat. Und er hat sich dann doch hier dazu entschlossen, wobei, wie wir aus einem Brief an seine Mutter entnehmen können, gerade die Erzählungen der österreichischen Bischöfe, die aus Rom zurückgekehrt waren, ganz besonders der Bericht des Wiener Erzbischofs Kardinal Rauscher, der sein Lehrer ja auch gewesen war, ihn hier beeindruckt haben. Er schreibt am 25. August 1870 an seine Mutter die Aufhebung, also an die Erzherzogin Sophie, für die das ja auch ein sehr schwerer Schlag war, schreibt er: Die Aufhebung des Konkordates ist auch mir schwer geworden. Doch habe ich mich dazu entschlossen, weil es der mildeste und nach meiner Ansicht richtigste Vorgang gegenüber den unglückseligen Beschlüssen Roms war. Also die unglückseligen Beschlüsse sind das Infallibilitätsdogma. Und weil dadurch an den Rechten und an der Stellung der Kirche in Österreich nichts geändert wird. Es ist auch mein innigster Wunsch, mit der Kirche wieder zu einer Einigung zu kommen. Doch das ist mit dem jetzigen Papst nicht möglich. Hier sehen Sie das tiefe Ressentiment gegen Pio IX, das noch aus der Zeit vor 1848 eigentlich stammt bei Franz Josef, dass dieser Pio IX, der mit der italienischen Nationalbewegung sozusagen kokettiert hat, der Verkünder auch dieses Infallibilitätsdogmas ist. Wenn man die Erbitterung und Trostlosigkeit sieht, mit welcher unsere Bischöfe von Rom zurückgekommen sind, ohne jede Hoffnung, ohne jede Illusion, wie der Nimbus, der bis jetzt Rom umgab, für sie ganz geschwunden ist, so möchte man an der Zukunft der Kirche verzweifeln, wenn man nicht fest im Glauben wäre und in der Hoffnung, dass Gott die Kirche vor weiterem Unheil bewahren wird. Also ein sehr eine sehr bezeichnende Äußerung, die nun zeigt, dass also zwischen diesen unglückseligen Beschlüssen, wie er sie nennt, also zwischen dem Vatikanum I und dieser ja juristisch sehr problematischen Aufhebung des Konkordats oder Aufkündigung des Konkordats mit der Begründung, es sei deswegen gegenstandslos geworden, weil durch die Verkündigung des Infallibilitätsdogmas der Charakter des Vertragspartners sich verändert habe, dass hier also ein Zusammenhang zwischen beiden besteht. Andererseits der Zusammenhang mit der Presa di Roma, mit dem 20. September, ist auch oft betont worden, dass man gesagt hat, diese Aufkündigung sei sozusagen ein Vorspiel von Seiten der führenden katholischen Macht, sei ein Vorspiel der Einnahme Roms durch die italienischen Truppen gewesen. Und so hat man das auch in Kreisen des österreichischen Katholizismus angesehen und auch in den Berichten etwa der päpstlichen Diplomatie. Man hat hier also in der Aufkündigung dieses Dogmas einen Vatermord an der katholischen Kirche gesehen und so weiter. Es sind damals sehr, sehr harte Worte von Seiten der päpstlichen Diplomatie gefallen. Für die österreichischen Katholiken bedeutet dieses zweite Ereignis, ich habe es heute Vormittag schon gesagt, also oder dritte Ereignis eigentlich, die Einnahme Roms, die Tatsache, dass der Papst nun als der Gefangene im Vatikan gilt, die Möglichkeit, diese Spaltungen und Wunden zu heilen, den österreichischen Katholizismus zu vereinigen in der Loyalität gegenüber dem Dulder im Vatikan. Man hat auch einen Sündenbock gefunden, gegen den sich damals die katholische Presse sehr stark wendet. Das ist der Reichskanzler, der einzige, der diesen Titel getragen hat, also der Leiter der österreichischen Außenpolitik, Graf Beuys, der Protestant, der Ausländer, der doch bekanntlich im Jahr 66 aus sächsischen in österreichische Dienste getreten war, dem eine sehr heftige Kampagne von Seite der österreichischen Katholiken gegen Beuys, teilweise ungerecht, denn Beuys, so sehr er davon überzeugt war, dass man also in Österreich nun eine liberale Politik betreiben müsse, auch um die Sympathien in Süddeutschland und im übrigen Deutschland zu gewinnen, war durchaus nicht ein leidenschaftlicher, ressentimentgeladener, antikatholischer Protestant, aber er war der Überzeugung, wie er auch einmal in einem Brief an Rauscher betont hat, dass das Konkordat von Cavour und Bismarck als Waffe gegen Österreich verwendet worden sei und dass dieses Konkordat, das ja praktisch eben schon durchlöchert war, hier für Österreich eine Fessel darstellte. Also der Reichskanzler Graf Beuys ist sozusagen die Bestia Nera, ist sozusagen der Sündenbock, den die katholische Propaganda damals gefunden hat. Es gibt auch einen Helden, also abgesehen vom Dulder im Vatikan, vom Pius IX., gibt es auch einen Helden, das ist der Bischof Rudigier von Linz, der ein Jahr vorher, also im Sommer 1869, seinen Klerus zum Widerstand gegen die Antiklerikalen, gegen die Leggi Abominevoli, wie sie Pius IX. Bezeichnet hat, gegen die antiklerikalen Gesetze aufgefordert hatte, der daraufhin vor Gericht zitiert wurde, es als Berufung auf seinen geistlichen Stand dieses Gericht nicht als zuständig anerkannte, verweigerte, vor dem Gericht zu erscheinen, worauf er zwangsweise von Gendarmerie vorgeführt wurde, zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt, aber sofort von Kaiser Franz Josef begnadigt. Die Straßendemonstrationen von katholischen Linzern damals zu seinen Gunsten sind, später als der Anfang einer katholischen Volksbewegung in Österreich bezeichnet worden. Man hat auch dieses Ereignis mit dem großen Kölner Ereignis von 1837 mit der Verhaftung des Erzbischofs Droste Fischering in Parallele gesetzt. Sie sehen auch hier schon den Unterschied, eben dieser Bischof Rudigier ist ja sofort vom Kaiser begnadigt worden. Sie sehen hier auch, dass die Gegensätze natürlich in Österreich viel in dieser Hinsicht zumindest ja viel geringer sind, was ich eben aus der Haltung des doch katholischen Monarchen ergeben hat. Diese Volksstimmung, die etwa in Geldsammlungen, in Ergebenheitsadressen der Michaelsbruderschaft und anderen zugunsten des Papstes hier zum Ausdruck kommen, die also die Einigung der Katholiken herbeizuführen suchen, die diese Veranstaltungen und diese Integration ist ja ähnlich wie in Deutschland. Ich habe heute Vormittag schon in der Diskussion darauf hingewiesen. Die Spaltungen zwischen Infallibilisten und Anti-Infallibilisten, aber etwa auch in der österreichischen Reichsfrage zwischen Zentralisten, also etwa die Richtung des schon erwähnten Kardinals Rauscher oder der Zeitung Österreichischer Volksfreund, die übrigens ein Motto und einen Spruch Pius des IX. Auf ihrem Kopf trug, eine Botschaft, die er dieser Zeitung geschickt hat, und den Föderalisten, deren Organ das Vaterland, das Organ der böhmischen Föderalisten und Feudalen, der also der föderalistischen Aristokraten war, die Spaltung zwischen Adel und niederem Klerus, alles das wird nun in der gemeinsamen Gegnerschaft gegen die Entwicklung, gegen die liberale Entwicklung, gegen die liberale Regierung überwunden. Die Gegnerschaft gegen das laizistische Italien, gegen den Nationalstaat, aber im Inneren eben gegen diese Regierung, diese liberale Regierung, die das Konkordat aufgekündigt hat, und es entwickelt sich nun immer stärker eine leidenschaftliche Gegnerschaft gegen den Liberalismus, die verbunden ist auch mit Gegnerschaft gegen die moderne Wirtschaftsentwicklung, gegen den Kapitalismus und gegen jenes Element, das man als einen besonderen Schrittmacher sowohl des Liberalismus wie des Kapitalismus in Österreich empfindet, nämlich gegen das Judentum. Also es ist hier eine starke antiliberale, antikapitalistische, antisemitische Strömung, die hier bei den österreichischen Katholiken zum Ausdruck kommt, wobei die Wurzeln dieser Einstellung bis auf das Jahr 1848 zurückreichen in der Tätigkeit etwa der antiliberalen katholischen antisemitischen Publizisten, eines Sebastian Brunner oder eines Prälaten Albert Wiesinger, zum Ausdruck kommen. Nun, wenn wir hier von Katholizismus sprechen, so ist wieder die Frage, ja, wer sind das, wie kommen überhaupt diese Strömungen und diese Stimmungen zum Ausdruck? Eine richtige katholische Partei gibt es ja noch nicht, aber es gibt die Hierarchie auf der einen Seite, es gibt das katholische Vereinswesen, den Severinusverein, die erwähnte Michael-Bruderschaft, später dann die katholischen Studentenverbindungen und es gibt diese beiden katholischen Zeitungen, eben den österreichischen Volksfreund, daneben noch viele lokale Zeitungen, auch die ich hier nicht erwähne, aber in Wien vor allem den österreichischen Volksfreund, also wie gesagt die zentralistische Richtung und das Vaterland, die föderalistische Richtung. Ich darf vielleicht auch darauf noch hinweisen, dass dieses Jahr 1870 auch noch aus einem anderen Grund sozusagen ein Epochenjahr für den österreichischen Katholizismus ist, weil Graf Gustav Blome, ein holsteinischer Konvertit, der nach Österreich gekommen ist, der in der österreichischen Diplomatie tätig war, sein Höhepunkt ist ja, der Höhepunkt seiner diplomatischen Tätigkeit ist ja das berühmte Gasteiner Abkommen mit Bismarck im Jahre 1865 gewesen, der dann einer der leidenschaftlichsten Kriegshetzer, wenn man so sagen kann, im Jahr 1866 gewesen war, und zwar, weil er den Krieg von 1866 als das Mittel ansah, die Herrschaft, die ungeschmälerte Herrschaft des Papsttums in Italien wiederherzustellen und den italienischen Einheitsstaat aufzulösen, dass dieser Graf Gustav Blome, der aus der österreichischen Diplomatie seinen Abschied genommen hatte, weil er eben in Gegnerschaft zu Beuys stand und zu dessen liberal-zentralistischer Politik, dass dieser Graf Blome im Jahr 1870 in Rom Bischof Mermillot von Lausanne kennenlernte und hier die ersten Verbindungen zwischen der sogenannten Freiburger und Genfer Richtung der Union de Fribourg und den österreichischen Sozialaristokraten, wie man sie dann genannt hat, geschaffen wurden. Diese Richtung schien wenige Monate später schon einen Erfolg auch zu erzielen. 1871 ist ja also im Januar die Reichsgründung in Versailles. Der deutsche Liberalismus in Österreich ist desorientiert, weil ja bisher die großdeutsch-österreichisch-liberale Richtung bei ihm sozusagen zu seinem politischen Credo gehört hat. Das ist ein Schwächezeichen und die Regierung und die konservativen Kreise benutzen das ja zu einer Kursänderung unter dem Schlagwort nunmehr, nachdem das Deutsche Kaiserreich in Versailles gegründet wurde, nachdem die deutsche Frage gegen Österreich gelöst worden ist, muss Österreich eine nur österreichische Politik betreiben und Exponent dieser Politik soll die neue Regierung des Grafen Hohenwart und des in dieser Regierung des Tübinger Volkswirtschaftsprofessors, der nach Wien berufen war, Albert Schäffle werden. Und diese Regierung Hohenwart-Schäffle ist der Versuch einer föderalistisch, auch sozialreformerischen Politik. Verschiedene Tendenzen, die dann später erst in den 80er Jahren erfolgreich werden, sind da bereits angetönt. Dieser Versuch scheitert ja an dem Widerstand der Tschechen. Es war ja hauptsächlich der Gedanke einer Aussöhnung der sogenannten Fundamentalartikel mit den Tschechen. Das scheitert und Franz Josef kehrt wieder zu der Politik mit den deutschen Liberalen zurückgespielt. Hier auch natürlich das ungarische Problem eine Rolle. Da wollen wir im Einzelnen nicht drauf eingehen. Jedenfalls Franz Josef gewinnt die Überzeugung, man kann eben doch nicht gegen die deutschen Liberalen regieren und es wird eine Regierung Adolf Auersperg gegründet, des Bruders der früheren Regierung Carlos Auersperg, des sogenannten Bürgerministeriums, jetzt eine Neuauflage, das sogenannte Doktorenministerium. Das heißt, der Deutschliberalismus kehrt wieder an die Macht zurück, erleidet aber schon zwei Jahre später die entscheidende Niederlage von der Wirtschaft her. Es ist der berühmte Schwarze Freitag, der 9. Mai 1873, der große Börsenkrach, der zur Vernichtung zahlreicher Existenzen führt, der das Prestige der herrschenden liberalen Partei und der herrschenden liberalen Politiker. Diese liberale Partei ist natürlich keine moderne Partei, sondern ist eine, um mit Max Weber zu sprechen, eine Honoratiorenpartei. Sie heißt offiziell auch gar nicht liberale Partei. Sie wird Verfassungspartei genannt. Jedenfalls das Prestige dieser Partei als der Aufsichtsratspartei, als der Korruptionistenpartei überaus stark anknackt und den Glauben an die Dogmen des wirtschaftlichen Liberalismus man kann sagen, auf Jahrzehnte hinaus, wenn man nicht auf Jahrhunderte hinaus, schwer erschüttert. Es setzt sich nun besonders in der jungen Generation, etwa bei den Liberalen, das ist nicht nur bei den Katholiken, sondern aber besonders bei den Katholiken, aber etwa auch bei den liberalen Hinterbänklern, wie wir sie heute nennen würden, also bei der jungen Generation, bei den Wiener Vorstadtdemokraten, bei den Linksliberalen und so weiter, setzt sich immer mehr die Überzeugung durch, dass der Staat die Aufgabe hat, sich der wirtschaftlich schwachen Bevölkerungsgruppen anzunehmen. Eine Auffassung, die, ohne es zu wissen, könnte man fast sagen, an die alte österreichische Tradition der theresianisch-josephinischen Reformepoche und der josephinischen Bürokratie anknüpft und eine Auffassung, die auch die eines der Säulen des österreichischen Liberalismus, des, wie man so nennen will, des Hofratsliberalismus gewesen ist, der sich ja auch der Ansicht, der auch der Ansicht war, dass der Staat sich der wirtschaftlich Schwächeren anzunehmen habe. Es ist also eine Niederlage für den Manchester-Liberalismus, eine Niederlage des Gedankens, wir würden heute sagen, der freien Marktwirtschaft. Nun, welche sind die wirtschaftlich schwachen Bevölkerungsgruppen? Es sind drei oder, wenn man so will, kann man sagen vier oder dreieinhalb. Zunächst einmal die zahlenmäßig größte, die Bauern. Die Bauern in Österreich, die natürlich mit den italienischen Contadini nicht gleichzusetzen sind, sondern eben kleine Agricoltori diretti sozusagen sind. Die Bauern, die ja durch die Bauernbefreiung des Jahres 1848, durch die sogenannte Grundentlastung, rechtlich und politisch frei geworden sind, die also dem Liberalismus eigentlich sehr viel zu verdanken haben, aber etwas, aber eben nur in formaler Hinsicht, denn sie sind wirtschaftlich und sozial durch diese Befreiung nun erst recht gefährdet worden, denn sie haben mit dieser Befreiung auch die frühere Sicherheit, den Schutz durch den Grundherrn verloren, ganz konkret etwa der kleine Bauer, der durch Hagelschlag, durch Unwetter, durch irgendwelche Missernte schwer getroffen war, der hat vor 1848 Schutz und Hilfe, Saatgut etwa beim Grundherrn gefunden, im Interesse des, befand sich ja auch im Interesse des Grundherrn, ihm diese Hilfe und diesen Schutz zu geben. Und der Grundherr war auch in der Lage, weil er etwa eine größere Grundherrschaft hatte oder mehrere Grundherrschaften und er da ausgleichend wirken konnte, während jetzt der kleine Bauer bei irgendwelchen, wenn er sich verspekuliert hat oder wenn eben irgendeine Katastrophe eintritt, ja, Seuche oder so etwas, hilflos nun sozusagen unter die Räder der freien Marktwirtschaft kommt. Die Bauern sind sozusagen schutzlos dem kalten Wind der freien Marktwirtschaft ausgesetzt gewesen. Mit einer entstehenden nun auch einer agrarischen Marktwirtschaft und eines agrarischen Kapitalismus, in dem sie ja, da sie nicht über Kapital verfügen, von Anfang an gefährdet gewesen sind. Österreich ist ja überhaupt, es ist nicht nur ein vorwiegend agrarisches Land, sondern es ist auch im ganzen 19. Jahrhundert ein kapitalarmes Land, und diese Kapitalarmut, dieser Geldmangel in einer so zu einem großen Teil ja auch auf Naturalleistungen beruhenden Wirtschaft, dieser Geldmangel der Bauern ist noch durch die Ablösezahlungen für die bisherigen Leistungen, Robot und so weiter, ja noch verstärkt worden. Diese Ablösezahlungen, die gewiss sehr milde waren, auf eine bestimmte Zeit berechnet und die Bauern hatten nur ein Drittel zu zahlen, aber trotzdem, diese Ablösezahlungen haben weiterhin die Bauern, also das Geld, die Geldarmut, den Kapitalmangel der Bauernschaft verstärkt, sodass also im Fall einer Katastrophe den Bauern nichts anderes übrig bleibt, als Schulden zu machen, Hypotheken aufzunehmen, damit in die Abhängigkeit etwa der Banken und so weiter zu kommen. Dazu kommt noch etwas anderes, dass eben, wie ich schon sagte, eine agrarische Marktwirtschaft entsteht. Hier ist ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Bau der Eisenbahnen sehr wichtig, dass Agrarprodukte aus unter günstigeren Verhältnissen produzierenden Gegenden, also etwa aus der ungarischen Tiefebene, aus Böhmen und Mähren, hier die Agrarprodukte der Bauern in den Alpenländern konkurrenzieren, später ja dann der berühmte kanadische Weizen und so weiter. Und das führt dazu, dass ein großer Teil der Bauernschaft tatsächlich nur knapp über dem Existenzminimum lebt. Einige versuchen sich zu retten durch die Umstellung auf Viehzucht und so weiter. Aber jedenfalls, die Bauernschaft ist besonders in der langen wirtschaftlichen Depressionszeit oder jedenfalls wirtschaftlichen Stagnation, Depression ist vielleicht zu viel, das Wort von Rosenberg von der Great Depression ist vielleicht etwas zu scharf, aber jedenfalls eine Stagnation nach 1873 ist die Lage der Bauernschaft immer überaus schwierig und die Bauern haben nun niemand, an den sie sich wenden können. Es gibt wohl seit dem Ende des 18. bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts die landwirtschaftlichen Gesellschaften, die Società Agrarie, wie es sie auch in Italien gibt, nicht nur nach dem Muster der Accademia dei Georgofili und so weiter. Aber das sind ja diese landwirtschaftlichen Casinos, sind im Wesentlichen von studierten Agrariern, von Großgrundbesitzern und so weiter geführt. Die geben dort den Ton an und die Bauern fühlen sich dort irgendwie nicht recht zu Hause. Und auch das ganze 19. Jahrhundert bis zur Zeit des Ersten Weltkrieges sind die Mitgliedszahlen dieser agrarischen Gesellschaften, dieser landwirtschaftlichen Casinos sehr gering. Der natürliche Helfer und Berater des Bauernvolks ist der Klerus. Es ist der Klerus, der dann auch in der späteren Zeit eine entscheidende Rolle spielt bei der Organisation des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens, der landwirtschaftlichen Sparkassen, also Reifeisenkassen, der Lagerhausgenossenschaften und so weiter und so weiter. Also dieses ganze bäuerliche Genossenschaftswesen, hier spielt der Klerus eine Rolle, der Klerus, der im Dorf eben einerseits die Intelligenz verkörpert, den Studierte, der auf der anderen Seite aber die Sprache der Bauern spricht, im Beichtstuhl, der die Nöte der Bauern kennt, der selbst aus dem Bauernstand zum großen Teil stammt. Also hier in der Bauernschaft, da findet der österreichische Klerus eine wirkliche große Aufgabe in dieser Zeit, eine eigentümliche Sache, so anti-josephinisch dieser Klerus inzwischen geworden war durch die Entwicklung des österreichischen Klerus, so sehr verkörpert er hier praktisch tatsächlich das Ideal des josephinischen Pfarrers, des Bon Curé, der wirklich der Hirt seiner Herde auch in wirtschaftlichen Dingen ist. Allerdings, auch das ist nun wichtig, dass dieser Klerus auch wieder in seiner Propaganda, in seinen Gesprächen die antisemitische Note stark zur Geltung bringt. Der kirchliche, religiöse Antisemitismus verbindet sich mit dem wirtschaftlichen Antisemitismus. So wenig diese Bauern wirklich oft Juden begegnet sind, weil es in den österreichischen Ländern etwa nicht so sehr wie in Süd- und Westdeutschland den Getreide- und Viehjuden gegeben hat. Die haben vielfach nie in ihrem Leben einen Juden gesehen, aber der Geistliche sagt ihnen eben, an eurem Elend sind die reichen Juden in Wien, die jüdischen Banken und so weiter schuld. Und dazu kommt also dann natürlich die ganze Terminologie der Gottesleugner, Gottesmörder und so weiter. Also das spielt hier eine Rolle. Jedenfalls die Bauern sind der Bevölkerungskreis, der vom Katholizismus, vom katholischen Klerus, zuerst für die Konservativen, katholisch-konservativen, dann später für die christlich-sozialen politisch organisiert wird, während es der sozialistischen Bewegung nicht gelingt, hier wirklich einzudringen bei den Bauern. Also das ist die eine, erste Gruppe, die Bauern, eine sehr wichtige Gruppe für die ganze weitere Entwicklung. Die zweite Gruppe, oder man könnte sie zuerst nennen, weil sie politisch zuerst aktiv geworden ist, ist das städtische Kleinbürgertum, sind die Gewerbetreibenden, die Handwerksmeister, die Kleinkaufleute, die in Wien 1848 demokratisch, also links von den Liberalen standen, die dann in den 70er Jahren etwa von den sogenannten Vorstadtdemokraten, da gehört auch der junge Dr. Lueger dazu und sein Mitstreiter, der übrigens jüdische Dr. Mandl, das Establishment, die großen Liberalen, Großbourgeois in der Wiener Stadtverwaltung nun angreifen, sie der Korruption beschuldigen, des Bündnisses mit den ausländischen, etwa englischen oder jüdischen Finanzkapital oder Gasgesellschaft, Elektrizitätsgesellschaft und so weiter. Also dieses Kleinbürgertum ist die zweite Gruppe, die nun auch ohne besonders religiös gebunden zu sein, dann durch die Seelsorger, durch den Klerus, vor allem etwa in den Vorstädten, auch politisch organisiert wird und die ja dann vor allem von Lueger zur ersten österreichischen Massenbewegung eigentlich zusammengefasst worden sind. Die dritte Gruppe dann sind die Fabriksarbeiter. Hier gibt es gewiss Einflüsse von Kolping, von Ketteler, hierher der soziale Katholizismus aus Westdeutschland wirkt herein, aber die Gedanken der katholischen Sozialreform, die hier also einen gewissen Anklang finden, aber einerseits ist die Ausbildung eines städtischen Proletariats, geht hier industriellen Proletariats geht langsamer vor sich. Es ist im Wesentlichen in Wien und im Industriegebiet südlich von Wien, dann im nordböhmischen und nordmährischen Industriegebiet, wo sich hier so ein solches Industrieproletariat entwickelt. Es kann jetzt schon sagen, dass es schließlich der katholischen Bewegung oder überhaupt dem politischen Katholizismus nicht gelingt, etwas ganz anderes als etwa in Westdeutschland, die Industriearbeiterschaft in größeren Mengen für sich zu gewinnen. Jedenfalls das sind die drei Gruppen, deren man sich annehmen muss und es sind nicht nur die Katholiken, sondern es sind, wie gesagt, auch schon die Linksliberalen oder Demokraten, die nun den Gedanken vertreten, man müsse diesen drei Gruppen vor allem helfen, der Staat habe die Pflicht, diese Bevölkerungsgruppen zu schützen. Das kommt sehr deutlich etwa in dem berühmten Linzer Programm von 1882 des jungen Georg von Schönerer und seiner Mitarbeiter, denen damals noch Viktor Adler und so weiter sich befanden, Schönerer damals noch nicht ein so entschiedener Antisemit wie später, die hier diese antiliberale Haltung vertreten. Besonders stark setzt sich das auch unter den Studenten durch, zusammen verbunden natürlich 70er Jahre mit einem sehr ausgeprägten deutschen Nationalismus, der voll Bewunderung auf das machtvolle, starke Bismarckreich schaut. Es gibt für diesen so rapiden Niedergang der liberalen Einstellung gibt es ja sehr viele, sehr anschauliche Zeugnisse. Eines der anschaulichsten ist die berühmte Schilderung des jungen Hermann Bahr, der von der Wiener Universität nach Linz ins liberale Vaterhaus zurückkehrt mit der Nachricht, der Liberalismus ist tot, worauf sein Vater und die übrigen Linzer Väter, denen ihre Söhne das erzählen, also die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was hat man mit unseren Kindern in Wien an der Universität gemacht, das ist doch unwahrscheinlich. Und der Vater von Hermann Bahr sagt dann, das ist überhaupt unsinnig. Liberalismus bedeutet Jugend, bedeutet ständige Erneuerung. Wenn sich die Jugend vom Liberalismus abwendet, dann sagt sie sich von sich selber los. Und nun gibt es noch eine vierte Gruppe, die eigentlich sehr wenig beachtet wird und die auch im Gegensatz sich befindet zu dieser wirtschaftlichen Entwicklung des Kapitalismus, und die da auch sich hier nicht recht zurechtfinden kann. Und das ist ein Teil des bisher grundbesitzenden konservativen Adels. Das heißt, ein Teil des Adels hat in den 50er Jahren schon die Verbindung mit den modernen Wirtschaftsmethoden für sich durchgeführt. Ein Teil des Adels spielt etwa bei der Gründung der Kreditanstalt eine Rolle. Aber ein anderer Teil des Adels lehnt diese Entwicklung ab, empfindet sie als einen Widerspruch zu der bisherigen Wertskala. Und dazu kommt auch ganz konkret die Tatsache, dass viele, besonders jüngere Söhne, aber nicht nur das, auch künftige Majoratsherren, sich in ihrer Jugendzeit kräftig verschulden, oft auch wieder bei jüdischen Geldverleihern. Auch hier gibt es einen Antisemitismus, einen aristokratischen Antisemitismus, der durch diese, aus dieser Wurzel genährt wird. Interessant zum Beispiel ein Faktum schon in den 60er Jahren, dass Angehörige nahezu aller großen österreichischen Adelsfamilien sich dem mexikanischen Abenteuer Maximilians von Mexiko anschließen. Man findet in diesem mexikanischen Freikorps eine ganz große Anzahl von klangvollsten Namen des österreichischen Adels, die nach Mexiko gehen, weil sie teilweise ihren jüdischen Gläubigern zu entkommen suchen, andererseits hoffen, dass sie dort in Mexiko ganz große Hacendieros werden können. Also hier ist dieses Element auch vertreten. Bitte, das ist nicht das Einzige. Ich will diese sogenannten Sozialaristokraten, die in dem österreichischen Katholizismus und katholischen Bewegung eine so wichtige Rolle spielen, keineswegs alles als verkrachte, verschuldete Adelige darstellen. Aber es spielt dieses Element auch eine Rolle. Und dazu ist hier auch wieder, und das ist ja im österreichischen Katholizismus immer wieder der Fall, das Element der Konvertiten, der norddeutschen Konvertiten, Immigranten, die teilweise aus Widerstand gegen Bismarck, gegen die Kleindeutsche Einigung, aus Loyalität gegen den König von Hannover oder aus irgendwelchen anderen Gründen nach Österreich gekommen sind. Der schon von mir erwähnte Graf Gustav Blome Salzau aus Holstein ist etwa ein Fall, und der berühmteste ist ja natürlich der geistige Vater der christlichen Sozialreform in Österreich, der Baron Karl von Vogelsang, der ja zweimal seine Güter verkaufte und dann verkaufen musste und dann eben der große Theoretiker der christlichen Sozialidee geworden ist und der im gleichen Jahre 1873, in dem der große Bankkrach ist, mit seiner publizistischen Tätigkeit zuerst in Pressburger, also heutigen Bratislava, Katholik, dann im Vaterland in Wien seine publizistische Tätigkeit beginnt, in einer Zeitung, die eben diesen böhmischen, feudalen, konservativen, teilweise Trägern sozialromantischer, föderalistischer Ideen gehört. Daneben hat Vogelsang ja auch noch die berühmte Österreichische Monatsschrift für Gesellschaftswissenschaft und Volkswirtschaft gegründet, in der die Gedanken christlicher Sozialreform in enger Auseinandersetzung mit den Ideen im übrigen Europa, besonders eben in der Schweiz, in Frankreich, in Belgien und so weiter, entwickelt worden sind. Diese Zeitschrift heißt dann später Österreichische Monatsschrift für christliche Sozialreform, Gesellschaftswissenschaft, volkswirtschaftliche und verwandte Fragen, also ein furchtbar langer Titel. Diese Entwicklung wird dann noch weiter befördert dadurch, dass 1878-79 es zum endgültigen Sturz, zum Ende der liberalen Ära, zum Sturz der liberalen Regierung kommt, wobei ja die liberale Regierung Adolf Auersperg von ihrer eigenen Partei wegen der Frage der Okkupation von Bosnien-Herzegowina gestürzt worden ist. Und es beginnt nun die Ära des Grafen Taaffe, die längste Regierungszeit eines Ministerpräsidenten in Cisleithanien, also in der westlichen Reichshälfte des Grafen Taafe, eines Jugendgespielen des Kaiser Franz Josef von 1879 bis 1893. Diese Regierung stützt sich dann, nachdem sie sich endgültig sich die Liberalen von ihr abgewendet, beziehungsweise sie selbst auch einen gegen die Liberalen gerichteten Kurs eingeschlagen hat, im Wesentlichen auf den sogenannten Eisernen Ring, das heißt auf den Hohen Wartklub. Auch die Konservativen haben noch keine Parteibezeichnung, sondern sind ein Club eben des schon erwähnten Grafen Hohenwart, eines hohen Bürokraten, Aristokraten, katholische, konservativer Richtung und auf die katholisch-konservativen der Alpenländer und der slawischen Nationen, also der Tschechen vor allem, also auch hier auch wieder die böhmischen feudalen Föderalisten, die hier eine Rolle spielen. Diese Regierung ist gekennzeichnet in konfessionellen Fragen durch eine Milderung der antiklerikalen liberalen Gesetze, die eben aus der liberalen Ära stammen, auch der Schulgesetze übrigens, das ist nur teilweise ein Ruhmesblatt, aber, und das ist wirklich ein Ruhmesblatt, eine energische Weiterentwicklung und Fortführung der sozialpolitischen Gesetzgebung, die es allerdings in ihren Ansätzen schon auch in der liberalen Ära gegeben hat. Die Auffassung, dass die liberale Zeit völlig unverständlich für die sozialen Fragen oder besonders für die soziale Frage der Arbeiter gewesen wäre, ist nicht richtig. Mit Recht ist von der liberalen Publizistik gesagt worden, dass das liberale Vereinsgesetz, das Koalitionsrecht, dass das Reichsvolksschulgesetz ja die Voraussetzung auch für die Emanzipation und den Aufstieg des Arbeiterstandes geschaffen hat. Aber hier in der Ära Taafe wird nun tatsächlich eine sehr bedeutende sozialpolitische Gesetzgebungsaktivität auf dem Gebiet der Gesetzgebung entwickelt, auf dem Gebiet des Arbeiterschutzes, vor allem die Einrichtung von Gewerbeinspektoraten, die Arbeitszeitbeschränkung etwa auf 11 Stunden, erscheint uns heute natürlich noch immer sehr viel, aber für die damalige Zeit auch ein Fortschritt, die Abschaffung, das Verbot der Sonntags- und Feiertagsarbeit mit gewissen Ausnahmen, Gastgewerbebetriebe und so weiter, die Einschränkung der Frauen- und Kinderarbeit, die Pflicht zum Gewerbeschulunterricht für die Lehrlinge und Gehilfen, wobei dieser Unterricht, Gewerbeschulunterricht allerdings am Sonntag oder am Abend gegeben wurde. Auf diesem Gebiet ist die österreichische Sozialgesetzgebung durchaus originell und teilweise auch der deutschen Sozialgesetzgebung voraus, weil ja Bismarck diesen spezifischen Arbeiterschutz eigentlich abgelehnt hat. Hingegen Übernahme bismarckscher Sozialgesetzgebung etwa auf dem Gebiet der Unfall-, Krankenversicherung und so weiter. In dieser Tätigkeit wirkt sich die Aktivität der Sozialaristokraten, eben dieser Grafen Blome, Belcredi, Thun, Lichtenstein, Revertera, Kufstein und das Interesse dieser Aristokraten im Kontakt mit ähnlich interessierten katholischen Aristokraten in ganz Europa hier sehr positiv aus. Aber es gelingt nicht, wie ich nochmal sagen darf, trotz des starken Interesses für die soziale Frage, die Arbeiterschaft in größerem Maße zu gewinnen. Obwohl die Situation dafür günstig erscheint, denn es gibt ja in der sozialistischen Arbeiterbewegung gerade in dieser Zeit, in der zweiten Hälfte der 70er und in den 80er Jahren, lebhafte Richtungskämpfe. Es gibt die Zeit, da gerade Anfang der 80er Jahre, da der Anarchismus eindringt, und zwar der gewalttätige Anarchismus, es kommt zur Ermordung von Polizeibeamten und so weiter. Bezeichnen übrigens, dass nach der Hinrichtung eines dieser Anarchisten bei seinem Begräbnis der Prinz Lichtenstein mitgegangen ist und andererseits ein anderer Anarchist bei einem Anarchistenprozess, Lueger, also die späteren Führer der Christlichsozialen, hier die Verteidigung dieses angeklagten Anarchisten übernommen hat. wie es auch damals Kontakte etwa zwischen Vogelsang und dem späteren Einiger und Führer der Sozialdemokratie, Viktor Adler, gibt. Viktor Adler, der sich nach Aufgabe seiner ärztlichen Praxis um eine Stelle als Gewerbeinspektor beworben hat, sie diese Stelle aber nicht erhalten hat. Und als dann Viktor Adler den Einigungsprozess der Sozialdemokratie vorbereitet und durchführt, im Jahre 1888-89, die berühmte Heinfelder Einigung, da ist sozusagen die Chance vorüber, dass der Katholizismus, der politische Katholizismus in größerem Ausmaß die Arbeiterschaft organisieren könnte. Bedeutsam für diese taufische Zeit ist dann auch die taufische Wahlreform, die Herabsetzung des Zensus von 10 Gulden auf 5 Gulden jährlicher Steuerleistung, die sogenannten berühmten 5-Gulden-Männer. Diese Erweiterung des Wahlrechts kommt nun bezeichnenderweise, ja natürlich kommt nun auch wieder, und das ist auch wichtig für die weitere Entwicklung, den beiden Schichten zugute, die von den Katholiken organisiert werden, nämlich einerseits den Kleinbürgern und den Bauern. Besonders in Wien natürlich bedeutet das, diese Wahlreform, wie das ein Schüler von mir etwas scharfer mal formuliert hat, der sich mit dem Wiener Gemeinderat beschäftigt hat, den Einbruch des Kreislers in die Kommunalpolitik. Also den Ausdruck Kreisler werden Sie wahrscheinlich nicht alle von Ihnen verstehen. Das ist der Kleinkaufmann, der natürlich auch in kultureller und anderer Hinsicht eher oft ein Banause gewesen ist. Das heißt, an die Stelle der großen Gelehrten und großen liberalen Kommunalpolitiker der liberalen Ära tritt nun der Kleinkaufmann, der kleine Handwerker, der gewählt wird. Wenn Sie etwa in dem Buch von Reinhold Knoll, der leider der auch kommen sollte, aber nicht kam, da er Kreisky-Propaganda machen muss, hier etwa den Wiener Gemeinderat, die christlich-soziale Fraktion, ich glaube aus dem Jahr 1907, sich anschauen, da sehen Sie, das ist so der geradezu der Typ des Wiener Kleinbürgers, der hier dann in der christlich-sozialen Partei seine Vertretung gefunden hat. In diesen 80er Jahren gärt es in diesem Kleinbürgertum. Es gibt verschiedene Vereine, die noch keineswegs spezifisch katholisch sind, aber eine spezifisch antisemitische Strömung gegen die jüdische Großfinanz, gegen das Haus Rothschild und so weiter haben, der Reformverein des Mechanikers Schneider und andere. Und in diese Kreise dringt dann auch vom Vaterland her, dringen die Ideen, die antikapitalistischen, sozialreformerischen, teilweise sozialromantischen Ideen Vogelsangs und der anderen Sozialaristokraten ein. Der Mann, der dann dieses Potenzial wirklich genial, auch mit genialer Demagogie, muss man sagen, zur ersten großen Massenbewegung in Wien, überhaupt zur ersten großen politischen Massenbewegung in Österreich zusammenfasst, ist Dr. Karl Lueger, dieser Rechtsanwalt, der selbst aus kleinen Verhältnissen stammt. Der Vater war Pedell an der Wiener Technik, die Mutter und Schwestern betrieben eine kleine Tabaktrafik. Und er wurde Rechtsanwalt des kleinen Mannes, Kommunalpolitiker, Vorstadtdemokrat, einer, der das liberale Establishment eben ständig mit dem Vorwurf der Korruption, sehr oft ungerechten Vorwurf, aber sehr wirksamen Vorwurf, angegriffen hat und der nunmehr in dieser Epochenjahr 1888-89, also fast zur selben Zeit, da Viktor Adler zum Einiger der Sozialdemokratie wird, nun der Begründer dieser christlich-sozialen Volksbewegung geworden ist, worin es für ihn ein günstiger Zufall war, den er zu nützen wusste, dass in demselben Jahr 1888, es ist ja das Dreikaiserjahr im Zusammenhang mit dem Tod Kaiser Wilhelms I., Schönerer, der ältere Führer der Wiener Antisemiten, sich selbst aus der Politik ausgeschaltet hat, dadurch, dass er einen Gewaltstreik gegen eine große liberale jüdische Zeitung unternommen hat und dann von der Regierung, die diese Gelegenheit benutzen wollte, um diesen Schreier, diesen auch anti-habsburgischen, Bismarck-verehrenden und die Hohenzoller-verehrenden Schreier mundtot zu machen, ihm sehr schwer in einem gewiss politischen Prozess, ihn zu einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe, Aberkennung des Adels und der Offizierscharge und der bürgerlichen Ehrenrechte und so weiter verurteilt hat. Schönerer ist dadurch für 5 Jahre aus der Politik ausgeschaltet gewesen und Rueger nützt diese Zeit, um die Wiener Antisemiten sozusagen unter dem Schlagwort des Christlich-Sozialen in die Hand zu bekommen. Und zur selben Zeit hat er auch Kontakt zu diesen, zum Kreis Vogelsangs aufgenommen. Er hat zu den sozialen Katholiken, seit 1885 ist er Reichsratsabgeordneter, er hat zu den Sozialaristokraten, zu Liechtenstein und so weiter im Reichsrat schon Kontakt gehabt. Sie bringen ihn in Verbindung mit Vogelsang, das ist, also wird sehr oft geschildert worden, diese erste Begegnung in der Villa der Tochter von Metternich in Hietzing, wo dann die Laien sagen, Gottes Willen, die große liberale jüdische Presse darf überhaupt nicht erfahren, dass wir mit Geistlichen zusammenkommen, sonst sind wir sofort erledigt. So stark ist damals doch noch das antiklerikale Ressentiment in der Öffentlichkeit gewesen. Wenn wir dann rausgehen, gehen die geistlichen Herren rechts und wir gehen links, damit niemand weiß, dass wir uns also da hier mit den Klerikern getroffen haben. Aber 1889 bekennt sich dann Rueger schon auf dem Katholikentag zu Vogelsang. Rueger, der ursprünglich durchaus kein irgendwie besonders überzeugter Katholik war, aber der hier sieht, dass das eine mögliche Ideologie ist, die christliche Sozialreform, dass die antisemitische Demagogie gerade in Wien große Erfolge zustande bringt und der nun für seine Organisation, für seine Partei des kleinen Mannes sich für die Organisation der großstädtischen Massen eben sich sozusagen eine Ideologie, die Ideologie des katholische Sozialreform sozusagen ausborgt, ganz ähnlich wie übrigens auch Viktor Adler ja auch kein Ideologe war, sondern sich eben den Marxismus geholt hat und selbst ein großer Organisator war, oder auch ähnlich Schönerer, der eben auch eigentlich wie ein praktischer Politiker ursprünglich gewesen war und sich dann deutschnational auch antisemitische, germanische Ideologie von entsprechend teilweise von Hofprediger Stöcker, teilweise von Düring und anderen ausgeliehen oder übernommen hat. Wie Rohling auch und andere, nicht wahr? Jedenfalls, es gelingt nun Rueger in verhältnismäßig rascher Zeit eine wirkliche Volksbewegung, und es ist die erste politische Volksbewegung in Österreich, zu organisieren, die ganz auf ihn, auf seine Person abgestellt ist. Insofern ist die Christlich-Soziale Partei eine Übergangserscheinung zwischen der alten Honoratiorenpartei und der modernen Massenpartei. Sie hat noch keinen wirklichen Apparat, es ist alles auf die Person Ruegers zugestimmt, der Wiener Gemeinderatskandidat, der nach seinem Programm gefragt, sagt, mein Programm heißt Dr. Karl Rueger, das ist also geradezu typisch für diese christlich-soziale Bewegung. Diese christlich-soziale Bewegung dringt aber auch deshalb so rasch durch, weil sich vor allem der niedere Klerus, die jungen Kleriker leidenschaftlich auf seine Seite stellen. Sie werden die eigentlichen Trommler dieser Bewegung. Die christlich-soziale Bewegung in dieser Zeit, in den Anfang der 90er Jahre, ist eine ausgesprochene Kaplansbewegung, wie man sie auch genannt hat. Es ist vielleicht für Rueger ein Glück gewesen, sozusagen für seine umschränkte Führung, dass 1890 Vogelsang einem Verkehrsunfall auf der Wiener Ringstraße zu Opfer gefallen ist. Die nachträgliche Bestätigung seiner Ideen erfolgt kurz nach seinem Tod. Das hat also auch sehr viel zu seinem, man könnte fast sagen, ich will es jetzt nicht abschätzig meinen, zum Vogelsang-Mythos in Österreich beigetragen, dass wenige Monate später Rerum Novarum, das katholische Arbeiter und Schreiben Leos des 13. erfolgt und sich in Österreich dann eigentlich politischen Katholizismus der Gedanke festsetzt, eigentlich der geistige Vater von Rerum Novarum sei Vogelsang gewesen. Das stimmt natürlich nicht, es spielen ja da eine Reihe anderer Motive auch eine Rolle, Rücksichtnahme auf Amerika und so weiter, aber durch dieses zeitliche Zusammentreffen erhält die Richtung Vogelsang nach dem Tod ihres Schöpfers sozusagen eine spätere noch Rechtfertigung und eine höhere Weihe. Diese teilweise sehr rüde antisemitische Bewegung, die eben wie gesagt eine ziemlich hemmungslose demagogische Haltung annahm, hat natürlich auch starken Widerstand gefunden. Und zwar einerseits beim Kaiser selbst und am Hof, Kaiser Franz Josef, der diesen rüden Antisemitismus sehr scharf verurteilte, der Eger auch aus anderen Gründen Kram war, wegen seiner Angriffe gegen die Ungarn, die er als Judäum-Magyaren bezeichnete, und schließlich dann später auch noch, als Lueger der große Volksmann war, einfach aus einer gewissen menschlich verständlichen Eifersucht, weil bei öffentlichen Anlässen die Ovationen für Lueger immer noch um einige Grade herzlicher und wärmer waren als die für den Kaiser, und das ist natürlich auch nicht angenehm gewesen. Nun, also Franz Josef hat starke Hemmnisse und hat tatsächlich dreimal ja die Bestätigung Luegers als Bürgermeister von Wien verweigert und zum letzten Mal noch dann ein Lueger eingeladen und ihn dazu veranlasst, dass er auf ein Jahr noch auf seine Bürgermeisterwürde verzichtete, nur Vizebürgermeister wurde und ein Parteifreund von ihm, Strohbach, eben hier sozusagen als Strohmann hier stand. Das ist der eine Widerstand, der in den Jahren 1895 bis 97 überwunden wird. Der andere ist der Widerstand des hohen Klerus, der über diese wilden demagogischen jungen Kapläne natürlich auch nicht sehr glücklich war und der in Rom die Anklage gegen die christlich-sozialen erhebt. Das ist ein Kardinal Schönborn, also aus dieser Adelsfamilie, Bischof Bauer, und der an sich sehr stark sozialreformerischen Gedanken interessierte Dominikaner Abt und glaube später sogar General Albert Maria Weiß, die 1895 nach Rom reisen, um die Verurteilung der christlich-sozialen zu erreichen, aber der sehr geschickte Nachfolger Vogelsangs, der Theologieprofessor Franz Martin Schindler und der Wiener Nuntius erreichen, dass diese Mission scheitert und im Gegenteil Lueger einen Segenswunsch von Leo den 13. erhält. Damit ist Lueger nun sowohl auf politischem Gebiet durch die Anerkennung, durch die schließliche Bestätigung als Bürgermeister von Wien und andererseits von Rom aus sozusagen sanktioniert gewesen, und er beginnt nun, also in nahezu anderthalb Jahrzehnte, eine sehr große und erfolgreiche kommunalpolitische Leistung, wobei er zu den größten Leistungen hier zweifellos die Kommunalisierung der öffentlichen Monopole gekommen, im öffentlichen Interesse liegenden Monopole gehört, also die Kommunalisierung von Gas, Elektrizität, Straßenbahn, der Bau der Stadtbahn und so weiter. Es ist die Zeit der Entstehung von dem, was man beinahe Groß-Wien genannt hätte, also die Eingemeindung. Diese Kommunalisierung der großen Gesellschaften hat natürlich von Anfang an schon in der vorhergehenden Propaganda Luegers auch einen fremdenfeindlichen, etwa gegen die englische Gasgesellschaft, und antisemitischen Charakter, etwa die Straßenbahngesellschaft, die der jüdischen Familie Reitzes gehörte. Also das auf dieser Klaviatur versteht Lueger sehr geschickt zu spielen. Es ist aber auf der anderen Seite, wie gesagt, der Bau von Schulen, die Errichtung einer großen Zahl von Kirchen, etwa die Kirchen entlang der Gürtellinie, also außerhalb in den Vorstädten, zwischen Vorstädten und Vororten. Auch die Gründung dann eines, wie man es später höhnisch genannt hat, eines Antisemitentheaters, also die heutige Volksoper, also eines Theaters, das gegen die liberale jüdische Literatur sozusagen bodenständig, teils deutschnationale, teils katholische Literatur pflegen sollte. Zur selben Zeit, also dann, also wir sind jetzt also schon um 1900, gelingt es der christlich-sozialen Bewegung, auf das flache Land überzugreifen. Eben diese Kaplansbewegung kann sich nun auch auf den Landklerus stützen. Es kommt zur Gründung des Niederösterreichischen Bauernbunds. Die Ideen dieser Wiener Christlich-Sozialen werden von den Landpfarrern aufgenommen, von den Lehrern, und die Christlich-Sozialen werden nun immer mehr von einer Kommunalpartei zu einer Reichspartei, wobei Lueger eben diesen Bau, diese sehr großzügige Ausgestattung von Wien auch als ein Mittel sozusagen zur Verstärkung des Zusammenhalts des Reiches vertreten hat. Diese Ausdehnung auf das flache Land geht natürlich nicht ohne Kämpfe vor sich. Es gibt Rivalitäten zu den katholisch-konservativen, besonders lange etwa in Tirol, wo diese Kämpfe noch bis 1904, 5 und noch länger wären, sehr heftige Kämpfe, die vor allem die Bischöfe, etwa die Tiroler Bischöfe, den Bischof von Brixen und so weiter, an diesem bischöflichen Seminar der Gründer der christlich-sozialen Partei in Tirol, Emilian Schöpfer, war oft in einer sehr schwierigen Situation, brachte die Bischöfe, die sich nun bemühten, diese streitenden Brüder, die alten Konservativen, katholisch-konservativen oder später die katholische Volkspartei von Pauli, mit den neuen christlich-sozialen zu versöhnen. Der endgültige Durchbruch erfolgt mit der Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts. Ein allgemeines Wahlrecht gibt es ja schon, eine sogenannte allgemeine Kurie, seit 1796, aber das allgemeine gleiche Wahlrecht, also die Abschaffung des Kuriensystems, ist 1906, und 1907 finden die ersten Wahlen statt, die den Christlich-Sozialen einen gewaltigen Erfolg bringen. Sie werden die stärkste deutsche Partei mit 66 Mandaten, wozu dann noch die 30 Mandate der katholischen Volkspartei kommen, weil wenige Wochen nach diesen Wahlen katholisch-konservativen, die katholische Volkspartei, mit den Christlich-Sozialen zur Christlich-Sozialen Reichspartei vereinigen. Bei diesen Wahlen hat nun die Einstellung des Bauerntums für das geschlossene Eintreten der Bauern für die christlich-sozialen, nicht in ganz Österreich, aber jedenfalls in Niederösterreich, in Tirol und in vielen anderen Ländern, sehr wesentlich beigetragen. Lueger hat das sehr eindrucksvoll formuliert. Die schwere Reiterei hat sich glänzend geschlagen, also die Bauern auf den schweren Ackergäulen sozusagen, die sind die schwere Kavallerie der christlich-sozialen Armee gewesen, deren Feldherr eben Lueger und dessen Generalstabschef, wie man es sagte, Dr. Albert Gessmann gewesen ist, dem es gelungen ist, vor allem in Niederösterreich die Lehrer, teilweise allerdings mit etwas nicht ganz feinen Methoden, sozusagen alle in die christlich-soziale Partei hineinzuzwingen, könnte man sagen, und sie zu Propagandisten der christlich-sozialen zu machen. In diesem Jahre, ab 1907, sind die christlich-sozialen nun wirklich an der Macht. Sie haben aber die Konservativen geschluckt, und wie das öfters vorkommt bei politischen Parteien, wenn eine Partei eine andere schluckt, so nimmt sie von der sehr viel charakteristisch an. 1907 ist das Jahr, sozusagen das Epochenjahr, wo endgültig die Christlich-Sozialen von einer sozialreformerischen zu einer sozialkonservativen Partei werden. Das bäuerliche Element spielt hier eine Rolle, aber auch nach dem völligen Niedergang des Liberalismus auch das bürgerliche Element. Und da es eben nicht gelungen ist, die Arbeiter zu gewinnen, werden die Christlich-Sozialen nun immer mehr eine sozialkonservative Partei, parallel dazu eben auch die Integration in den Staat, in der Regierung Beck. Sie bekommen Ministerstellen, sie haben schon in Wien, sitzen sie fest an der Macht, beherrschen alle Mittel, auch des politischen Drucks. Dazu der sehr gute Kontakt der Christlich-Sozialen zum Thronfolger, zum Belvedere, der Thronfolger Franz Ferdinand, der auch ein ziemlich ressentimentgeladener, religiöser Antisemit gewesen ist und der in den Christlich-Sozialen sozusagen auch sein Mittel gefunden hat, um seine eigene Politik zu machen. Die Spannung zwischen Franz Josef und den Christlich-Sozialen wirkt hier auch personell in der Weise, dass sie sich dann eben an den künftigen, an den Thronerben angesichts der Spannungen, bekannten Spannungen zwischen Franz Josef und Franz Ferdinand, also zwischen dem Kaiser und dem Thronfolger, nehmen die Christlich-Sozialen eindeutig Stellung für den Thronfolger. In derselben Zeit zeigt es sich auch, dass die Christlich-Sozialen eben zur Partei der Meister, der Handwerktreibenden geworden sind und dass sie auch in sozialen Fragen sich eben nicht für die Arbeiter, auch nicht für die Lehrlinge etwa entscheiden können. Es hatte ein Schüler Vogelsangs, Anton Orell, eine katholische Jungarbeiter- und Lehrlingsbewegung gegründet und die traten nun dafür ein, dass dieser Gewerbeschulunterricht eben nicht mehr am Sonntag, auch aus religiösen Gründen, nicht am Sonntag und nicht am Abend sein soll, sondern dass ein freier Nachmittag zu gewähren sei und die Christlich-Soziale Partei als die Meisterpartei nimmt hier Stellung gegen Orell. Und Orell, der allerdings ein etwas sektiererischer Mensch war, ist aus der Partei hinausgedrängt worden. Das hat die Tatsache noch bestätigt, dass es den Christlich-Sozialen eben nicht glückt, größere Mengen der Arbeiterschaft zu gewinnen. Gewiss seit 1892 hat der junge Leopold Kunschak, ein Sattlergehilfe, einen christlichen Arbeiterverein gegründet. Aber dieser Leopold Kunschak ist eben völlig ergebener Anhänger Luegers gewesen. Luegers hat ein sehr gutes Gespür für politisches Talent, hat diesen Kunschak schon als jungen Mann erkannt, hat ihn sehr gefördert und Kunschak wird eben sozusagen der absolut parteigetreue, parteiergebene, christlich-soziale Arbeiterführer, dem es aber, wie gesagt, nicht gelingt, den Sozialdemokraten wirklich größere Massen abzugewinnen. Wenn ich noch etwas sagen darf über diese christlich-soziale Partei, die Integration ist eben doch nur durch die Person Luegers geglückt. Es bleibt in dieser Partei auf der einen Seite die katholischen Sozialreformer, die integralen Katholiken, die etwa vom Volksverein auch beeinflusst sind, die Mönchengladbacher Richtung, der Kreis um Funder, um die Zeitung Reichspost, die in Opposition zum konservativen Vaterland gegründet worden war, die aber selbst nun auch immer sozialkonservativer wurde, die auf der einen Seite die überzeugten wirklichen Katholiken und auf der anderen Seite eben die Wiener Kleinbürger, die sozusagen auch Katholiken sind, aber nur so lang, als doch ihr wirtschaftliches Interesse mit diesem katholischen Antisemitismus irgendwie Hand in Hand geht. In dieser Zeit kommt es nun 1907, auch das ist bedeutsam, zu einem Wiederaufleben des Antiklerikalismus. Und zwar wird das durch Luegers selbst ungewollt eigentlich gefördert, aber es wäre wahrscheinlich auch ohne ihn gekommen. Er hat 1907 bei einer Veranstaltung vor dem Katholikentag aufgerufen zur Rückeroberung der Universitäten, die unsere Kirche gegründet hat. Ein sehr unglückliches und ungeschicktes Wort, das aber verständlich ist angesichts der Situation an den damaligen österreichischen Universitäten, wo in dem erhitzten Deutschnationalismus die schlagenden Verbindungen, die christlichen, die katholischen Verbindungen, die eben nicht schlagend waren, verprügelt haben, sie in jeder Weise terrorisiert haben, sie als unnational, als Volksverräter und so weiter bezeichnet haben. Da spielt auch die etwas demagogisch unklare Haltung der Christlich-Sozialen anlässlich der Badeni-Krawalle mit eine Rolle. Also es gibt dann die Verhältnisse an den österreichischen Universitäten, im deutschsprachigen Österreich, sind damals sehr, sehr unerfreulich gewesen. Die Katholiken sind ausgesprochen terrorisiert worden von den schlagenden, von den nationalen Verbindungen. Und das hat mit dazu beigetragen, dass Lueger nun auch als österreichischen Patriotismus gegen diese sogenannte Preußensäuglerei, wie man sie nannte, also das Hinausschielen nach dem Bismarckreich, hier den deutschnationalen Studententum sozusagen den Krieg erklärt hat mit dieser wenig glücklichen Formulierung. Kurze Zeit darauf gibt es in Innsbruck, an der Innsbrucker Universität, den berühmten Fall Warmund, dass der Kirchenrechtsprofessor Ludwig Warmund einen sehr geschmacklosen Angriff gegen die Unwissenschaftlichkeit der katholischen Kirche und überhaupt die Wissenschaftsfeindlichkeit der katholischen Kirche gestartet hat, worauf nun wieder seinerseits sehr ungeschickt der päpstliche Nuntius die Entfernung dieses Heretikers vor einem Kirchenrechtslehrstuhl an der juridischen Fakultät der Universität Innsbruck gefordert hat, worauf natürlich ein Aufschrei der Empörung der Liberalen, der Nationalen und auch der Sozialdemokraten sich gegen diesen Klerikalismus gerichtet hat. Das spielt ja auch bei dem Sturz der Regierung Beck, die Franz Ferdinand mit Hilfe der Christlich-Sozialen herbeigeführt hat, spielt dieser Fall Warmund auch eine Rolle. In dieser Situation kommt es nun 1910 zum Tod Luegers nach langer schwerer Krankheit, stirbt Lueger und nun brechen die üblichen Diadochenkämpfe aus, die verstärkt werden durch die verschiedensten Korruptionsanklagen, die sich die christlich-sozialen Führer damals gegenseitig leisten. Tatsächlich diese nun schon 4, 5 Jahre, beziehungsweise in Wien schon mehr als 10 Jahre währende Herrschaft, hat natürlich Gelegenheit zu mancherlei Korruption gegeben. Es gibt einen christlich-sozialen Abgeordneten, der die Klage erhebt, in unserer Partei glaubt man nicht mehr an Gott, sondern nur mehr an den Gott Nim, also an den Gott Dio Prendi sozusagen. Dazu kommt es zu Spaltungen, zu Kämpfen und es fehlt eben ein Führer. Hier zeigt sich eben der Nachteil einer Partei, die sich um eine sozusagen charismatische Führergestalt gebildet hat. In den Reichsratswahlen von 1911 kommt es zu einer vernichtenden Niederlage der Christlich-Sozialen. Es wurde ja nach dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht in der Monarchie nur zweimal gewählt, 1907 und 1911. Und dann brach ja dann schon der Krieg aus. Nicht? Und es ist zu keinen weiteren Wahlen mehr gekommen. Bei diesen Wahlen sinkt die Zahl der Christlich-Sozialen von 96 auf 74 Mandate. Und das Wichtigste ist, dass vor allem in Wien die Sozialdemokraten überall siegen. Das hängt nun auch mit dem österreichischen Wahlsystem, das ja ein Mehrheitswahlrecht gewesen ist, so wie ja auch im Bismarckreich vor 1918 zusammen. Das heißt, es gab einer Wahlkreise, die Kandidaten der verschiedenen Parteien kandidierten und nur der mehr als 50% der Stimmen bekam, war gewählt. Wenn nun, was sehr häufig war in Österreich, keiner bei der Wahl in den Reichsrat mehr als 50% hatte, fand 14 Tage später eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die die meisten Stimmen hatten. Das heißt, nun ergab es sich eben so, dass wenn etwa ein Christlich-Sozialer gegen einen Sozialdemokraten in die Stichwahl kam, dann haben die Deutschnationalen und Deutschradikalen den Sozialdemokraten gewählt. Und wenn es nach dem Grundsatz lieber rot als schwarz und wenn es zu einer Stichwahl zwischen einem Deutschnationalen und einem und einem christlich-sozialen Kamm, dann haben die Sozialdemokraten den deutsch-nationalen oder deutsch-liberalen oder deutsch-radikalen gewählt, weil es war ein zwar nicht offizielles, aber tatsächliches Bündnis gegen die bisher ebenso herrschenden christlich-sozialen. Das führt nun zum Verlust von Wien, was sich allerdings noch nicht auswirkt, denn es sind ja nicht Gemeinderatswahlen gewesen und der Nachfolger Luegas auf dem Bürgermeisterstuhl, Weißkirchner, hat ja dann das undankbare Amt des Weltkriegsbürgermeisters von Wien gehabt, aber tatsächlich ist seit 1911 die Mehrheit in Wien rot, also sozialdemokratisch. Noch ein Wort vielleicht zur Entwicklung im Klerus. Gerade in diesen Jahren vor 1914 sind die ehemaligen Kapläne der Kaplansbewegung nun vielfach auch mit Hilfe von Franz Ferdinand in die hohen Posten der kirchlichen Hierarchie eingerückt. Diesen Gegensatz zwischen eher josephinisch-konservativer Hierarchie und Kaplansbewegung gibt es nun nicht mehr, aber auch das trägt natürlich dazu bei, dass die christlich-sozialen immer mehr eben zum kirchlichen Establishment gehören. Eine letzte große Demonstration dieser Macht und dieser Verbindung ist ja dann der Eucharistische Weltkongress in Wien, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gewesen. Der Tod Franz Ferdinands, die Ermordung in Sarajevo, beraubt die Christlich-Sozialen dieser Stütze und dieser Hoffnung, und der Zerfall der Monarchie beraubt sie dann auch aller dieser Verbindungen, die sie bisher gehabt haben. Sie stürzen in eine Krise, aus der sie dann nur die bedeutende politische Führerpersönlichkeit des Prälaten Seipel eigentlich wieder herausgeführt hat. Aber das ist, wie gesagt, geht über unsere Zeit hinaus. So viel die grobe Charakteristik dieser Entwicklung. Es wäre noch sehr viel zu sagen, etwa auch über die Kulturbewegung, die in Österreich sehr stark von der Spätromantik her geprägt ist, sich auch da von dem deutschen Katholizismus unterscheidet. Es ist etwa der Gralsbund von Kralik, der sich gegen Hochland, gegen die Ideen einer modernen katholischen Kultur wendet und die alten spätromantischen, neogotischen Formen oder an Richard Wagner orientierten Formen als eben die katholische Kunst bezeichnen und sich gegen die Hinwendung zu den damaligen modernen literarischen Strömungen wendet. Also hier ist das starke Nachwirken, so wie im politischen und im ideologischen, ist auch im kulturellen das starke Nachwirken der katholischen Romantik aus der Restaurationszeit nach dem Wiener Kongress hier deutlich zu merken. Ich glaube, das ist im Wesentlichen alles, was ich Ihnen hier zu sagen habe. Vielleicht lassen sich einzelne Punkte dann noch in der Diskussion. Es ist nun so, Herr Wandruschka hat nun jetzt, wenn ich richtig sehe, 5/4 Stunde geredet, und ich glaube, wir sind alle auch, nein, wir nicht, sondern wir sind nicht erschöpft. In cui il cattolicesimo mondiale aveva questi due, l'anno che è stato per il cattolicesimo mondiale un anno decisivo, perché da un lato il Concilio Vaticano, dall'altro lato la presa di Roma. E per il cattolicesimo austriaco c'è in mezzo fra questi due ancora un altro avvenimento, cioè la disdetta o la rinuncia al concordato dell'anno 1855, che fu appunto spiegato o giustificato col fatto del concilio Vaticano della dichiarazione dell'infallibilità con un pretesto giuridicamente piuttosto debole che attraverso con questo dogma uno dei due delle due parti del contratto del concordato aveva cambiato il suo carattere. La presa di Roma serve per il cattolicesimo austriaco per serrare i ragni, come ho detto anche stamattina. I vescovi austriaci erano stati anti-infallibilisti, ma poi avevano accettato il voto della maggioranza e la grande ondata di simpatia, di propaganda, di collezione di colette di soldi, di telegrammi, di ubbidienza, eccetera, al prigioniero nel Vaticano servono per unificare i diversi gruppi degli infallibilisti e anti-infallibilisti, dei centralisti e dei federalisti, dell'aristocrazia e del clero minore. Comune a tutti i cattolici la lotta contro il liberalismo, contro il capitalismo e anche contro gli ebrei come esponenti del liberalismo e del capitalismo. Qui ci sono naturalmente delle radici che vanno più indietro. Importante, dopo sorvolo alcune cose, dettagli che non sono tanto importanti, importante è la grande svolta, cioè col crack della borsa di Vienna nel 1873, che la fiducia nei dogmi del liberalismo, del liberismo capitalistico vengono meno, vengono compromessi i capi del liberalismo, gli uomini del 48 che vengono accusati di corruzione, c'è un grande numero di esistenze che è stato rovinate in questo terribile colpo, in questo terribile crack della borsa, e si diffonde non solo nel mondo cattolico, ma specialmente nel suo, l'idea che lo Stato ha il dovere di proteggere i gruppi indifesi o più deboli contro la legge della giungla, diciamo, liberalismo economico. Questo atteggiamento trova riscontro nella tradizione del assolutismo illuminato, anche al tempo di Maria Teresa e di Giuseppe. L'idea era che lo Stato, cioè il monarca, e la burocrazia avevano il dovere di proteggere i gruppi deboli. Chi sono questi gruppi? Anzitutto il ceto agrario, i piccoli possessori che erano stati liberati dal liberalismo grazie al liberalismo nella rivoluzione del 48, dalla sudditanza feudale, che però attraverso questo hanno anche perso la protezione che avevano avuto fino adesso da parte dei signori, che si trovano esposti al vento freddo dell'economia di mercato, con tante difficoltà, con un nuovo mercato agrario costituitosi attraverso la costruzione delle ferrovie, con leggi di economia che loro non capiscono, che diventano poi anche specialmente se ci sono delle catastrofi di natura, delle piogge o grandine, eccetera, è per loro una catastrofe. Loro non hanno capitale, quel po' di capitale che avevano l'hanno dovuto pagare per liberarsi da queste servitù rurali. E allora questi contadini si trovano in una situazione molto critica per molti anni e decenni nella seconda metà del 800, perché dopo il 73 segue un lungo periodo di stasi economica, I contadini trovano aiuto non nelle società agrarie, che rimangono piuttosto dei circoli di intellettuali, di gente che ha studiato o di grandi proprietari, ma presso il clero. Il clero assolve qui una funzione molto importante. Il clero nel villaggio è il parroco e il rappresentante, da un lato, della intelligenza, l'uomo che ha studiato, che conosce, che sa come va il mondo, dall'altra parte parla la lingua del contadino, e lui stesso di origine contadina, lui conosce, i contadini hanno fiducia in lui. E questo clero li organizza poi dopo anche le organizzazioni, crea le organizzazioni agrarie, le casse rurali, le associazioni, le cantine comunali, sociali, eccetera, eccetera. Però porta anche, per esempio, l'antisemitismo religioso, che prende anche una piega economica. Dice la colpa è della grande finanza, delle grandi banche. Meine Damen und Herren, es ist jetzt 5:30. Ich würde glauben, wenn wir bis 19 Uhr, muss das sein, oder bis 18:30 noch diskutieren würden, dass wir dann das Abendessen verdient hätten. Und ich darf sofort um Wortmeldung bitten. Wobei ich vielleicht vorschlagen dürfte, Herr Pastor, dass Sie die deutschen Interventionen ins Italienische und ich die italienischen ins Deutsche übersetze. Ja, vielleicht einmal. Ja, ja. Bitte. Cioè, io vorrei un chiarimento che è abbastanza di fondo, però, e quindi così. Da quello che ho capito, sia dalla sua versione italiana che dalla sua versione tedesca, che sono state lievemente diverse, come è ovvio, mi sembra che non sia emerso con sufficiente chiarezza un punto che a me sembra fondamentale, e immagino logicamente, vista la ristrettezza del tempo e invece l'ampiezza dei problemi che lei ha dovuto affrontare. Cioè, in particolare, se non ho capito male, e mi corregga subito, lei ha individuato una distinzione tra cristiano riformatori e cristiano conservatori, e ha tracciato poi una tendenza secondo la quale queste due linee andavano poi confluendo, in particolare dopo il 1907, ma lei ha detto ancora di più dopo il 1918, in un conservatorismo sempre più acceso. Sì. Cioè, questa tendenza e questa distinzione tra queste due linee non è chiara, nella misura in cui lei non ha chiarito, mi sembra, quali erano i contenuti riformatori e quali invece erano i contenuti conservatori di questi due gruppi. Se infatti, cioè, mi sembra in generale che se facciamo riferimento alle posizioni di un Lueger da una parte e di un Fogelsang dall'altra, indubbiamente direi che la tendenza, cioè la confluenza, era nelle cose, cioè era già intrinseca nei punti di partenza sia dell'uno che dell'altro. I punti di partenza erano una concezione ständisch dello Stato e della società, una concezione quindi neocorporativa, neofeudale, in cui l'elemento agrario, o piccolo borghese nella versione urbana che ne aveva dato Lueger, aveva il ruolo centrale, no? Il ruolo determinante, intorno a cui ruotava tutta la società, quindi condanna del capitalismo, condanna del liberalismo e quindi del socialismo, eccetera, eccetera. Quindi vorrei che lei chiarisse un po' meglio, cioè, se intanto questa mia brevissima interpretazione è valida, e quindi se questa distinzione tra queste due linee in realtà era una distinzione soprattutto magari di modi di agire, cioè che per esempio Lueger e i cristiano riformatori agivano più a livello demagogico, più a livello di massa, mentre invece i cristiano aristocratici restavano ancora legati a vecchie formule di intervento politico, clientelare o come vogliamo chiamarlo, comunque legato alle strutture di tipo tardo-feudale. Altrimenti, per concludere, non si capisce molto bene perché questa gente si unisce, cioè partendo da dei punti di vista che sono, sembrerebbe molto diversi, se non si chiarisce cosa significa riforma, cioè reformatorisch, in una corrente nei confronti della conservazione che sarebbe nell'altra. Herr Gorni fragt, was Herr Wandruschka meint, welche Inhalte gemeint gewesen seien, wenn man bis 1907 von einer Sozialreform spricht und nach 1907 von sozialkonservativer Haltung und sagt, man kann eigentlich den Unterschied des einen und den anderen und damit auch die geistige Position oder die weltanschauliche Position, auf die, die eigentlich die Einigung der Massenpartei ermöglichte, nur verstehen, wenn man den Inhalt, was wollten die einen, was wollten die anderen, etwas näher, etwas deutlicher beschreibt oder umschreibt. Scusi, ich habe es sehr frei, aber ich glaube, es ist so. Posso prima forse rispondere in italiano o poi in tedesco? Vede, la situazione in Austria, specialmente nel cattolicesimo austriaco, è molto difficile in quanto mancano le distinzioni nette. Questa è una caratteristica del cattolicesimo austriaco anche per quelle ragioni di cui abbiamo parlato stamattina, cioè di uno Stato cattolico con una dinastia cattolica che continuamente interferisce nella Chiesa, anche perché si sente anche responsabile per la Chiesa. Così, per esempio, adesso per tutto un altro campo, ma poi ritorno subito alla mia risposta, ha scritto un caro mio amico Willy Lorenz, ha scritto un libro sulla storia della Chiesa in Austria o del cattolicesimo in Austria, un piccolo libretto che anche dove dice gli elementi del cattolicesimo austriaco, un po' giornalistico, dice l'eterna Roma, l'eterno barocco, l'eterno giuseppinismo, l'eterno romanticismo. E cioè in tutti gli uomini cattolici di rappresentanza è molto difficile distinguere, cioè in quasi ogni uomo politico cattolico, in ogni vescovo austriaco, in ogni anche in Francesco Giuseppe, c'è un po' di giuseppinismo, un po' di barocco, cioè di controriforma di Stato e Chiesa unito insieme. E così è molto difficile fare una distinzione netta. E questo è vero anche per quello che si dice del social conservatore o social riforma. Per esempio, tutta questa legislazione sociale in favore dei lavoratori, per una revisione del contratto sociale, eccetera, nel periodo dell'era TAFE, questo è un programma di riforma sociale, in quanto cerca di non sociale rivoluzione, non rivoluzione sociale, ma riforma sociale, in quanto cerca di stabilire un contratto fra imprenditore e lavoratore sorvegliato dal legislatore, dall'autorità, perché il più debole non venga sfruttato. Questo è già un principio, diciamo, di se si vuole, di riforma sociale, che è molto vecchio. Il figlio di Maria Teresa, Max Franz, l'arcivescovo di Colonia, scriveva una volta: nel contratto sociale deve essere il vantaggio sempre in favore del lavoratore, perché il lavoratore deve vendere la sua, se vuol vivere lui e la sua famiglia, deve vendere la sua forza di lavoro, mentre lasciar lavorare è una cosa libera, cioè proprio il contrario di quello che dopo dice il liberalismo. Cioè Max Franz lo scrive nel 1790 già, che lo Stato deve sorvegliare che il contratto di lavoro sia sempre in favore del lavoratore e non dell'imprenditore. Qui abbiamo già, diciamo, una delle cose. Poi anche, per esempio, ci sono, nel Vogelsang ci sono le discussioni, molte discussioni sul problema che ha, molto, ha avuto molta importanza, non soltanto in Austria, ma anche in Germania, in tutto il mondo cattolico, come si dice, sugli interessi. L'interesse del denaro, se la vecchia proibizione di dar denaro e di ricevere Zinsverbot, canonische Zinsverbot, su questo, sull'usura, se questo, per esempio, se tutto il capitalismo moderno è una cosa anticristiana e anti, diciamo, del diavolo e degli ebrei, eccetera, e che una giusta società deve ritornare a un sistema non capitalistico, senza usura, dove non si pagano interessi, eccetera. Qui c'è molta discussione. Vogelsang e la sua scuola, i suoi seguaci, vogliono riformare la società, portandola non diciamo nelle forme esteriori, ma diciamo nello spirito, a una visione come loro si immaginavano il Medioevo un po'. Ecco, e ci sono tendenze veramente di riforma sociale. In un certo senso anche questa comunalizzazione di Lueger è una riforma sociale, cioè che i monopoli della comunità non devono essere in mano privata, ma devono essere in mano della comunità, il gas, l'elettricità. E confronto a quello che era prima è già anche, diciamo, una specie di riforma sociale. Invece, molto mite, non molto, ma insomma è una specie di riforma sociale. Mentre dopo il 1907 quella carica di riforme sociali si era spenta e adesso si vuole soltanto mantenere quello che esiste contro rivendicazioni dei socialisti, dei lavoratori, dando ogni tanto un pochino giusto, diciamo, se il lavoratore viene troppo sfruttato bisogna dargli di più, eccetera. Ma tutto sommato la tendenza, non teorica ma pratica, della politica cristiano-sociale dal 1907 in poi è una politica di conservazione sociale. Questo vorrei dire, oder auf Deutsch, ganz kurz, ist das notwendig, oder habe ich das schon? Nein, glaube ich nicht. Scusi, posso una breve replica? Cioè, quello che non mi è, che non, lei non, non, mi è, non mi è chiaro, è in ogni caso quali erano gli obiettivi di questa riforma, cioè il punto su cui volevo che lei mi chiarisse, cioè è quali fossero gli obiettivi di questa riforma, perché io ho l'impressione che gli obiettivi politici di un Lueger non fossero affatto, in principio, in origine, divergenti dagli obiettivi politici, o perlomeno in grosso modo, dagli obiettivi politici degli aristocratici conservatori, come lei li ha chiamati, i vari Kufstein, Löwenstein, Vogelsang, sì, eccetera. Sì. Ecco, questo è il punto. Cioè, quali erano gli obiettivi di questa riforma? Appunto i social aristocratici volevano veramente una riforma sociale, cioè integrare il lavoratore, il proletario anche in una società giusta, eccetera. Lueger pensava in quel momento soltanto a guadagnarsi il posto di sindaco e di attaccare il liberalismo, attaccarlo per corruzione, e di diventare l'eroe del piccolo uomo e dare un certo contentino al piccolo uomo dicendo tu sei il vero viennese, non come quelli ebrei che vengono dall'est eccetera, o quelli stranieri, quelli inglesi che ti sfruttano, tu sei il popolo di Vienna, tu devi avere la proprietà del gas, dell'elettricità, dell'acqua, eccetera. Queste due comodità devono essere gestite per il popolo viennese, e come popolo intendeva anzitutto appunto questi piccoli borghesi, piccoli imprenditori, artigiani, eccetera. Perché quelli lui non era un uomo, diciamo, di ideologie, poi prendeva queste ideologie, parlava riforma sociale, finire con le malattie, con le Auswüchse, gli squilibri del capitalismo moderno, esagerazioni, quello bisogna limitare, sorvegliandolo da buon padre, se c'è un po' una tendenza anche paternalistica anche in lui. Sì, io mi rilascio a questa questione e volevo dire, allora questo partito per noi austriaco si presenta fino dall'inizio molto diverso da quello italiano, nel senso che non ci sono praticamente correnti, cioè non posso per meno di pensare ad esempio alle spaccature dell'opera dei congressi tra vecchi e giovani che poi portarono alla distruzione dell'opera stessa, e poi in seguito alle due anime del Partito Popolare, quella progressista e quella invece conservatrice, cioè nella tradizione italiana c'è sempre questa profonda spaccatura tra destra e sinistra all'interno del Partito Cattolico, invece in Austria non c'è, cioè il partito si presenta sempre come omogeneo. No, non direi, per esempio, dopo la morte di Luega ci sono le lotte interne fra i gruppi. Poi c'è la grande differenza, appunto, come ho cercato di dire, fra il gruppo, diciamo, che è principalmente cattolico, che veramente vuole fare uno Stato, una società cristiana dominata da principi di San Tommaso, eccetera, della filosofia perennis, che è quel gruppo appunto intorno alla Reichspost, intorno a Seipel, che ha scritto un libro sulle le idee sociali dei padri della Chiesa, eccetera, e dall'altra parte questi uomini pratici appunto quel piccolo borghese che vota cristiano sociale perché gli piace la faccia di Luega con la bella barba e quell'isterismo delle donne viennesi che ammiravano il bel scapolo Lueger e il piccolo imprenditore che vedeva, o il piccolo artigiano che vedeva nel Lueger la sua immagine ideale del vero viennese, quello è il nostro uomo, quello è il nostro capo, quello rappresenta, vede, Luega come grande organizzatore di demagogia ha molto impressionato il giovane Hitler, perché Hitler ha vissuto proprio gli ultimi anni del periodo di Luega, e una delle più grandi impressioni era per lui il grande funerale per Luega, quando tutta Vienna era in lutto, perché il nostro Dio, quasi, quell'esagerazione, il nostro Dio, il nostro Luega è morto. Che era per il piccolo uomo si può anche cercare di trovare una spiegazione psicanalistica e il super ego che in cui lui, come poi dopo tanti vedevano in Mussolini l'italiano ideale, o in Hitler il tedesco. Sempre stato ancora all'altezza come super ego paragonabile, no, a Weger? No, era troppo freddo, sempre non, era un tipo troppo freddo, un uomo clericale, un monsignore che aveva un certo umorismo, eccetera, ma non era il grande, non aveva quel dono carismatico, e veramente Luega l'aveva veramente in modo Italia con tutte le, i pericoli che sono compresi. Ich habe nun, wenn ich richtig, zunächst eine Wortmeldung von Herrn Dr. Andermatt, dann Herr Dr. Moore, dann Herrn Dr. Urbanic, dann Herrn Dr. Petersen, dann Herrn Arndt und dann Herrn Isalo. Ich möchte beim Stichwort Modernisierung ansetzen, das schon heute Morgen gefallen ist, und Herrn Wandruschka fragen, ob Sie mit folgender etwas überspitzt formulierter These einverstanden sein könnten, dass der politische und soziale Katholizismus Österreichs eine Bewegung ist, die mit modernen Mitteln, Volksbewegung, demokratische Vereine, Parteien, gegen die Moderne angeht. Wobei ich diese These eigentlich zweifach abstützen möchte. Soziologisch sind jene Kreise offensichtlich hauptsächlich dabei, die durch die moderne industrielle Entwicklung überrollt werden. Bauern, Kleinbürger und dann diese Adeligen. Ideologisch schien mir bei Ihnen vor allem herauszukommen, dass Sie einen stark antikapitalistischen, antiliberalen Zug trägt. Etwas weniger gehört habe ich vom antisozialistischen Zug, kommt er erst später dazu, das wäre dann eine konkrete Frage. Vor allem scheint es mir, und hier nun eigentlich die konkrete Frage, dass die Sozialreform immer eine rückwärtsgewandte Reform ist, die eigentlich fast mittelalterlich ist, etwas überspitzt formuliert, aber vorindustrielle Gemeinschaftsformen, in Gesellschaftsformen wieder konservieren möchte, zum Beispiel über das Stichwort berufsständische Ordnung. Frage nun, setzt der sogenannte dritte Weg, der ja typisch ist auch noch für den heutigen politischen Katholizismus, also zwischen Kapitalismus, Liberalismus und Sozialismus, setzt der bei diesen Sozialreformen um Vogelsang ein, überspringt dann die Sozialkonservativen, die ich, wenn ich richtig sehe, hier eigentlich als Liberale bezeichnen möchte, die finden sich ab mit der kapitalistischen Ordnung, und wird dann unter Seipel wieder ein neues Modell eines dritten Weges gefunden oder gesucht. Stimmt diese etwas überspitzte These? Bis zum allerletzten stimmt's. Das mit Überspringen und so, da bin ich nicht damit einverstanden, weil es eben immer beides, immer nebeneinander hergeht. Nicht wahr? Also es gibt natürlich in der christlich-sozialen Partei von, sagen wir, am Anfang sind sie, sind sie antikapitalistisch. Nicht wahr? Weil diese antiliberalistisch. Antiliberalistisch und daher auch antikapitalistisch. Aber dann, wie der Liberalismus tot ist, finden sie sich natürlich mit der bestehenden Gesellschaftsordnung ab. Und das Wort von der christlichen Sozialreform ist sehr oft nur ein Lippenbekenntnis. Man stellt sich, was ist denn Lippenbekenntnis? Christliche soziale Reform. Das sagt man eben schön, weil sich das eben gut macht und weil das eben eine Tradition ist und man beruft sich auf Vogelsang. Die große Masse der christlich-sozialen Wähler und Kleinbürger haben von Vogelsang nie was gehört. Aber in der Reichspost wird also an Feiertagen, Fest- und Feiertagen beruft man sich auf Vogelsang und so weiter. Aber irgendwelche praktischen Konsequenzen werden da nicht rausgezogen. Der Knoll, von dem ich hier gesprochen habe, übertreibt ein bisschen meinem Gefühl nach, wenn er sagt, also schon mit Schindler fängt an die Hinwendung zum, zum Sozial, eigentlich der Verrat an Vogelsang, und der große Sündenfall ist dann 1907, als man gegen diesen Orwellschen Antrag stimmt, dass die Gehilfen also einen freien Nachmittag bekommen sollen und nicht mehr Sonntag oder am Abend in die Schule. Das sei also der große Sündenfall. Damit hätte sich die Christlich-Sozialen sozusagen von ihrem alten Programm abgewandt, der christlichen Sozialreform. Das ist etwas, auch etwas zu überspitzt formuliert. Es ist diese Tendenz schon von Anfang an da, und es hat eben immer in dieser christlich-sozialen Bewegung immer Leute gegeben, die von christlicher Sozialreform überhaupt nichts wollten, die eben nur wollten, mein Programm ist Dr. Karl Lueger, Dr. Karl Lueger soll Bürgermeister von Wien werden. Nicht wahr? Also auch wieder etwas überspitzt ausgedrückt. Sind Sie mit dieser Antwort einverstanden? Ja, ich möchte eigentlich noch die ganz präzise Zusatzfrage stellen. Wo setzt dann Seipels Konzept des Ständestaates an? Ich meine, es geht jetzt etwas über unsere Zeit hinaus, aber es ist, weil es ein typisch österreichisches Phänomen ist, doch interessant. Ja, ob so typisch ist, weiß ich nicht. Seipel ist ein sehr komplexes Phänomen. Es gibt jetzt dieses gute Buch von Clemens von Klemperer und es wird noch sicher, soll noch, Renhofer will auch noch eine Seipel-Biografie publizieren. Seipel ist ein sehr komplexes Phänomen. Seipel ist also katholischer Geistlicher, Sohn eines Kutschers, also aus ganz einfachen kleinen Verhältnissen, der sich mit den sozialen Lehren der Kirchenväter beschäftigt, Nachfolger von Franz Martin Schindler, der das Ideal einer mittelalterlichen, einer sozusagen vom Mittelalter her bestimmten weltlichen, von der Kirche her auch bestimmten weltlichen Ordnung vor Augen hat. Auf der anderen Seite aber dann, als er in die Politik eintritt, sehr enge Kontakte zu Großkaufleuten und so weiter gehabt hat. Der zuerst für die christliche Demokratie eingetreten ist, dann enttäuscht ist über die Parteien, die Verhältnisse im Parteileben und am Schluss dann eben diese wahre Demokratie proklamiert, die eigentlich nichts anderes als eben als ein Ständestaat ist. Und dieser Gedanke ist dann von seinen Epigonen von Dolphus und Schuschnigg, die haben dann versucht, diesen Gedanken in die Wirklichkeit unter sehr ungünstigen äußeren Verhältnissen dann in die Wirklichkeit zu überführen. Aber das führt uns etwas heraus. Also Seipel ist ein sehr komplexes Problem. Es ist sehr schwer. Man hat verschiedene versucht, den Seipel in verschiedene Perioden zu teilen. Den demokratischen Seipel, den antidemokratischen Seipel und so weiter. Das ist, auch bei ihm ist immer alles gleichzeitig vorhanden. Sozusagen. Das Entschiedene ist, er ist ein Mann der Kirche. Er fühlt sich als ein Mann der Kirche, der eben die ewigen Prinzipien einer von der Kirche gebilligten sozialen Ordnung auch in der politischen Welt durchführen will. Dazu gehört eine Art romantische Reichsidee, eines modernisierten Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und ähnliche Gedanken. Devo dire due parole in italiano, forse. Per quanto forse è un po' lungo, cercherò di abbreviare e poi Andermatt mi dica se... Mi pare che la domanda era se la tendenza, diciamo, anticapitalistica è la tendenza dominante, quella costante, nella mente dei tre gruppi, Bauer, Adligen und Kleinbürgertum. E se la distanza antisocialistica veniva piuttosto dopo, se non era già preesistente, se la tendenza riformatrice non era piuttosto una tendenza restauratrice, cioè rivolta sempre soltanto a ripristinare un ipotetico e mitico medioevo, se sfociava nella ricerca di una sorta di terza via fra capitalismo e socialismo. Wandruschka risponde, all'inizio queste varie tendenze, ma però sempre fuse insieme, non distinguibili, nel Partito Cristiano Sociale Austriaco, si volgevano piuttosto contro il liberalismo, poi contro il capitalismo, tanto più quando morte il liberalismo non restava da fare altro che... la riforma cristiana e sociale è un Lippenbekenntnis, cioè è una cosa messa sulle labbra e non ha nessuna sostanza, è una cosa di forma e non di sostanza, una cosa di parole. Nella pratica le tesi teoriche di Vogelsang non hanno gran peso, Questo non ho capito esattamente. Il Knoll, autore di un libro recente su questo, vede come Sündenfall, cioè come peccato originale del Partito Cristiano Sociale Austriaco, che cosa? L'anno 1907, quando i cristiano sociali si dichiaravano contro, hanno votato contro quella proposta dei loro giovani di proibire l'insegnamento agli apprendisti, ai lehrlinge, di domenica o la sera, che loro dovrebbero avere quello che adesso già esiste da molto tempo, l'insegnamento un pomeriggio libero degli apprendisti. E i cristiano sociali, nell'interesse dei loro capomastri, dei loro imprenditori, hanno votato contro questa proposta, che sia religiosamente sia dal punto di vista sociale era una, avrebbe dovuto entrare nel loro programma. E lì loro hanno seguito, lì diciamo il partito ha seguito l'interesse, diciamo, primitivo, economico, del piccolo imprenditore, che dice: no, i miei apprendisti non li mando, se già devo mandarli a scuola, che vadano o dalla domenica o la sera in questa scuola, come si dice, di perfezionamento. Dopo fino a 14 anni tutti avevano, secondo la legge liberale, il Reichsvolksgesetz, fino a 14 anni tutti dovevano andare a scuola, ma dopo, quando sono apprendisti, dovevano, secondo la legge era TAF, dovevano frequentare queste scuole di perfezionamento, che avevano luogo parte la sera o parte la domenica. E nel 7 questo movimento dei giovani lavoratori cattolici propone che sia proibito l'insegnamento domenicale e la serale, invece che gli apprendisti abbiano un pomeriggio alla settimana libera. E i piccoli artigiani e maestri si oppongono e hanno la meglio, perché loro sono, diciamo, i veri sostenitori del partito. E lì dice: qui hanno abbandonato l'originale spinta religiosa e sociale. Che in fondo è una questione non di tanta importanza. Sì, aggiungendo una parola a quanto ha detto Di Simone, no, vero? A quanto ha detto la signorina Simone, direi che no, anche questi risse, queste spaccature, sì, sì, direi, no? Direbbe risse, no? Del partito, del movimento cattolico sociale italiano, in fondo anche quelle sono databili da un certo punto. La spaccatura fra i vecchi e i giovani, che poi è eterna, no? Si fa veramente sensibile nei primi anni del Novecento, qui come anche in Austria. Okay. E allora si capisce, per esempio c'è il saggio di Guasco, che oggi adesso è presente, su Murri, in cui è accentuato questo rivolgimento, no? dici così, della mente di Murri, dei progetti di Murri, quando esci, mi pare tu esprimi così, dalla concezione endoecclesiastica, no? E si comincia a guardare a tutta la realtà e non soltanto vivendo all'interno di questi concetti vagamente di riforma restauratrice che vogliono recuperare una chiesa ideale, una società ideale, come si vede anche in Seipel, sempre guardando indietro a delle supposte teorie, dei premesse di padri della Chiesa, del Medioevo cristiano, no? E anche questo rappresenta il salto in avanti e la novità della democrazia cristiana nei primi del Novecento. In Austria direi che c'è meno novità, perché fallisce subito. In Italia si accende una breve cometa, che è la Lega Democratica Nazionale, ma poi fallisce anche qui. No? Questo. Comunque, cioè, quello che voglio dire è che in Austria mi sembra che i contrasti siano meno forti. Insomma, questo direi. Cioè, soprattutto anche le correnti non sono così organizzate. In fin dei conti, l'Italia della Democrazia Cristiana rappresentava una vera e propria corrente all'interno dell'opera del Congresso, una corrente, C'è solo quel piccolo Orel che viene poi estromesso, che poi diventa un settario di un fanatico antisemitismo biblico che cerca nei libri dei profeti condanne del giudaismo, eccetera, che era un po' un tipo appunto un po' strambo quell'Orel che rifiutava tutto il mondo moderno, andava solo in bicicletta, rifiutava neanche un modo. Va bene, allora adesso wer kommt jetzt? Ja, jetzt kommt Herr Dr. Moore an die Reihe. Ja, mir stellt sich hier in dem Zusammenhang ein Problem, was möglicherweise mit dem Problem der modernen Massenpartei überhaupt zusammenhängt. Das müssen wir vielleicht noch klären. Und zwar, wir sprechen also hier in dem Zusammenhang auch vom politischen Katholizismus, müssen vielleicht dazu noch die Frage stellen, wer treibt denn hier eigentlich die Politik? Also inwiefern sind die Massen, die man ja zu vertreten vorgibt, inwiefern partizipieren die wirklich an der Politik, die betrieben wird? Und inwiefern sind sie nicht nur gewissermaßen also Schafe, die hinter dem Leithammel Jäger herlaufen? Inwiefern sind sie nicht nur Objekte der Politik und nicht Subjekte? Das ist möglicherweise ein Phänomen der Massenpartei überhaupt. Nur wenn man also vom politischen Katholizismus, von katholischer Bewegung spricht, könnte sich möglicherweise der Eindruck einschleichen, als seien die Katholiken wirklich an der Politik beteiligt. Mir scheint also alles, das, was Sie jetzt gesagt haben, dafür zu sprechen, dass das nicht der Fall ist. Selbst die Ideologie, die vorgegeben wird, der Antisemitismus ist ja eigentlich nur eine Verdeckungsideologie, die benutzt wird, um die Massen möglicherweise zu manipulieren oder wie die Schlagworte alle heißen. Ich will also nur darauf hinweisen, dass man möglicherweise diesen Gesichtspunkt am Schluss nochmal aufgreifen könnte, wenn man das Phänomen politischer Katholizismus überschauen will, nachdem wir die Referate gehört haben. Dazu möchte ich natürlich sagen. Antworten Sie doch gleich italienisch. Sie. Bringen Sie das mit rein, brauchen wir es nicht zu überlegen. Sì. Il signor Moore ha chiesto che qui si pone di nuovo il problema fino a quanto si può dire che i cattolici fanno la politica finché c'è una politica cattolica o un cattolicesimo politico, perché a lui sembra, da tutto quello che io ho detto, che le masse sono solo diciamo una specie di pecore che corrono dietro al loro capo, al loro come si dice, Leithammer, al montone che li guida, che sarebbe il Luega, al caprone guida, e loro corrono dietro e vengono così manipolate o strumentalizzate. Questo è certamente vero per ogni partito grande. Naturalmente c'è sempre la relazione fra capo e massa e seguito, è sempre una relazione ambivalente. Naturalmente Luega era riuscito, come riconosce anche il famoso articolo di fondo della Arbeiterzeitung Socialist al momento della morte di Luega, dove scrive: lui è stato il primo politico borghese che è riuscito a veramente muovere le masse, a veramente a galvanizzarle, a veramente sentire quello che le masse volevano, eccetera. E lì siamo veramente in due cose. Luega sente che c'è un grande disagio nelle masse della capitale, di una capitale che cresce, che ha grandi problemi perché c'è una enorme immigrazione in quel periodo, una espansione enorme, c'è gente che viene dalla Boemia, eccetera, e lui vede che qui bolle tutto e ci sono gravissimi problemi, come diciamo Vienna intorno al principio del secolo è un po' nella situazione in cui per esempio Roma o Milano erano dopo la seconda guerra mondiale, cioè grande immigrazione, una continua immigrazione con gravissimi problemi, e lui sente questo cosa e sente che qui c'è una massa che vuole avere un capo, che vuole seguire un nuovo Vangelo, e lui fiuta che per esempio con l'antisemitismo, con un programma anche di comunalizzazione, di un limitato socialismo comunale, diciamo così, di un socialismo comunale, si può galvanizzare queste masse, e così lui riesce. Forse dovrei in questo momento anche rispondere ancora un po' alla sua domanda, fino a che punto c'è l'antisocialismo. Io credo che sia stato molto presto dentro anche dal Lega, perché per tutto dal 48 in poi, specialmente dopo il 70, c'è sempre questo sentimento. Se noi non riusciamo a prendere le masse in mano, loro diventano guidati dai socialisti, anarchici, cadono in preda a questi, allora dobbiamo fare qualche cosa. E tutto il programma di riforma sociale ha anche una funzione di deviare le masse appunto da quel pericolo di cadere, dalla tentazione, che cadono in preda ai socialisti. Quando poi intorno al 1907 anche i socialisti sono diventati non proprio governativi, ma insomma c'è una certa collaborazione fra il governo e i socialisti, perché tutti e due hanno un interesse di non far esplodere i contrasti nazionali, perché lì quando Victor Adler dice l'incendio ha anche attaccato la nostra casa, cioè vuol dire il nazionalismo ha anche attaccato il nostro movimento internazionale, e ci sono dei teorici socialisti che cercano di giustificare l'impero plurinazionale come una forma superiore a stati nazionali, eccetera, e c'è una collaborazione fra l'alta burocrazia austriaca, che ha avuto grande simpatia o interesse per il socialismo, e i socialisti. Allora Lueger, che con quel grande talento demagogico parla della KK privilegierten österreichischen Sozialdemokratie, della socialdemocrazia austriaca imperiale regia privilegiata, cioè denuncia subito questa collaborazione fra i socialisti e l'alta burocrazia dell'impero. Questa è naturalmente una delle sue tante uscite demagogiche. Lui era un uomo di una grandissima efficacia. Per esempio, un esempio classico si può dire che era quando c'erano le grandi lotte nel Parlamento viennese per le Badinische Sprachordnung. I cristiani sociali dovevano, dalla loro ideologia, avrebbero dovuto schierarsi con i conservatori cattolici contro questo ricatto nazionalistico. Però fiutavano che questa era che la tendenza a Vienna era tutto in favore, contro Badeni, contro quel conte polacco, in favore di un nazionalismo tedesco acceso. Allora cosa hanno fatto? Hanno aspettato molto per l'ultimo momento, hanno organizzato una enorme gazzara contro il direttore del Parlamento, che era un ebreo collaboratore del Badeni, hanno detto lui è la colpa, lui è il diavolo, e hanno fatto una grande gazzara antisemita. Poi, quando Padini era praticamente già caduto, era una domenica, Luega si è messo il frac e si è messo in un fiacco e è passato attraverso la Hofburg, il cortile della Hofburg, è venuto fuori al Heldenplatz, è andato lungo la Ringstrasse col fiacco al Parlamento, dove c'era un gruppo dei suoi seguaci, e ha detto Padini è stato cacciato via da Francesco Giuseppe. Naturalmente tutti credevano che se uno la domenica mattina viene in un fiacco col frac addosso, lui viene dall'imperatore. In verità, e questo si, ancora nel libro di fondo si dice, Luega dopo essere stato ricevuto dall'imperatore ha dichiarato che Padini è caduto. In verità si può provare, secondo la lista delle udienze, che Luega non era dall'imperatore. Però aveva, a tutta Vienna si diceva, Luega è stato l'imperatore e l'imperatore gli ha detto caccio via Padini. Così, poi era un grande mistificatore anche, però aveva anche grandi qualità, certamente. So, jetzt wäre Herr Dr. Rubin. Es ist vorhin ja schon angeklungen, dass auch die nationale Frage, die bei allen Problemen Österreichs auch beim Katholizismus eine Rolle spielt. Und es fällt auf, wenn man diesem Buch von Kollegen Knoll das Verzeichnis der Abgeordneten ansieht, dass alle 96 Abgeordneten deutschsprachiger Nationalität waren. Dass es also offensichtlich im Jahre 1907 der Christlich-Sozialen Partei nicht mehr gelungen ist, bei anderen nicht deutschsprachigen Bewohnern Österreichs Resonanz zu finden. Nun möchte ich fragen, ob dieser Eindruck also richtig ist und b, ab welcher Zeit sich diese Tendenz feststellen lässt. Es käme natürlich, oder es fällt einem sofort auf, dass ja der Katholizismus eine umfassende Bewegung ist und ebenso für die Tschechen, Deutsche, Slowenen, Südsamen, Polen etc. Geltung haben sollte. Und ganz am Anfang der christlich-sozialen Bewegung waren diese Verbindungen ja doch auch viel stärker. Und es scheint, dass die Ereignisse um die Badene-Krise, die Sie ja hier angeschnitten haben, mit ein Grund sind, warum es zu einer eigentlichen allumfassenden Reichspartei im eigentlichen Sinn ja nicht kam. Die Christlich-Sozialen, die sich zwar als Reichspartei fühlten und auch als solche nennen ließen, waren aber doch immer nur eine Partei der deutschen Österreicher, nicht der Tschechen, nicht der Italiener, nicht der Südstaaten. Wohl aber gab es bei diesen Bevölkerungsgruppen ebenfalls christlich-soziale Gruppierungen und Parteiungen, aber das bringt mich wieder zurück auf das, was Sie vorhin sagten, da war das demokratische Element etwas stärker ausgeprägt als bei der deutschen Christlich-Sozialpartei. Bei den Slowenen etwa gab es so etwas wie eine Meinungsbildung von unten nach oben. Natürlich waren die Verhältnisse anders. Die Slowenen waren eine noch viel stärker agrarisch strukturierte Gesellschaft als etwa die Deutschen in Österreich. Aber es scheint, dass diese Probleme doch immerhin bedenkenswert sind. Devo tradurlo in italiano brevemente. Il dottor Urban ci ha sottolineato che quando si guarda qui i nomi dei 96 deputati cristiano-sociali del 1907, allora si vede che sono tutti di lingua tedesca. Allora c'è la domanda se questo partito cristiano-sociale è veramente sempre rimasto un partito esclusivamente di lingua tedesca o se è riuscito anche a integrare altri. Si chiamava Partito dell'Impero, ma nello stesso tempo era un partito soltanto di lingua tedesca. E lui sottolinea che ci sono dei movimenti cristiano-sociali nelle altre nazionalità, il Partito Popolare Trentino e qui il Partito Sloveno, eccetera, e gli sembra che in questi partiti ci sia più forte, diciamo, la ingerenza dalla base ai alla formazione insomma, della politica che non nel partito di lingua tedesca. Ja, das stimme ich Ihnen vollkommen zu, aber zunächst die erste Frage. Die Christlich-Soziale Partei ist ja zunächst eine Wiener Kommunalpartei. Sie greift dann auf das deutschsprachige flache Land über, auf die Alpenländer, auf die Deutschen in den Sudetengebieten und so weiter. Gleichzeitig entstehen, ich glaube, so sehe ich, obwohl ich da also keine einzelnen Forschungen habe, gleichzeitig entstehen teilweise nach dem Vorbild dieser christlich-sozialen, dieser Wiener christlich-sozialen, in den einzelnen Nationalitäten auch christlich-soziale Bewegungen. Das heißt, die Slawischen zum Beispiel waren katholisch-konservativ, aber jetzt spielt dann der niedere Klerus eine Rolle. Der niedere Klerus sieht, was der deutsche niedere Klerus macht. Der niedere Klerus wird gleichzeitig ja auch viel stärker, als das bei den Deutschen ist, nationaler Führer. Weil bei den Deutschen sind die Nationalen eigentlich antidynastisch, antikatholisch, teilweise nicht mehr los von Rombewegung und so weiter, während der katholische slowenische Priester gleichzeitig nationaler Führer ist oder der katholische tschechische Priester. Und bei den Italienern, glaube ich, ist es ähnlich wie bei den Deutschen, dass die Nationalisten eher Liberale sind und die Katholiken eher loyal, also dynastietreu sind. Bei den Italienern ist es ähnlich wie bei den Deutschen. Aber bei den slawischen Völkern ist es so, sicher so, dass die Geistlichen und die Christlich-Sozialen eine gewisse nationale Führerrolle auch haben. Die Badeni-Krise ist ganz bestimmt wichtig. Nach der Badeni-Krise setzt bei den Sozialdemokraten und bei den Christlich-Sozialen, weil die Sozialdemokraten haben sich ja genauso benommen, haben ja auch mitgetobt und das Präsidium besetzt und alle Akten in den Saal geschmissen, mit Brachialgewalt den Präsidenten des Parlaments vertrieben und ähnliche Sachen, nicht wahr? Abgesehen von Kindertrompeten und allen Scherzen, die man sonst betrieben hat. Das heißt, nach diesen furchtbaren Szenen setzt bei den beiden international, im Grunde theoretisch internationalen Parteien, bei den Christlich-Sozialen und bei den Sozialdemokraten, die da mitgemacht haben in dieser wüsten Propaganda gegen Badeni, setzt eine Art Katzenjammer ein, ein Hangover, eine, come si dice in italiano, non è un pianisteo, un ripensarci, quello che sia quando si è avuto la sbornia di sera e poi il giorno dopo. Pianto del coccodrillo. No, sì, quasi. Un ripensamento. Si è mangiato la bestia. Un ripensamento. Und dann sagen sie, ja, wir sind doch eigentlich eine internationale Partei, wir wollen doch diesen Staat nicht zugrunde richten. Und beide, Christlich-Soziale und Sozialdemokraten, arbeiten Nationalitätenprogramme aus. Machen also Programme, wie kann man den Nationalitätenkampf beseitigen. Und die Christlich-Sozialen suchen, und hier ist es vor allem wieder die wirklichen überzeugten Katholiken, nicht so sehr Dröger, suchen wie Funder und so weiter, suchen einen Kontakt zu den Gesinnungsgenossen, den italienischen, den slowenischen, den tschechischen, sogar den ungarischen Gesinnungsgenossen. Und hier spielt die Kanzlei, wieder die berühmte Militärkanzlei von Franz Ferdinand, eine Rolle, die berühmte Werkstatt oder der Generalstab für künftige Zeiten, wo Politiker christlich-sozialen Bekenntnisses aus Rumänen, Ungarn, Slowaken, Slowenen mit den Deutschen zusammenarbeiten und Projekte ausarbeiten für die Erhaltung der Monarchie. Also hier gibt es eine Art internationale, die aber nicht organisiert ist, die sich nur in Kontakten erschöpft. Jetzt neulich in dem jüngsten Buch vom Kollegen Orsini wird ja also auch wieder auf dieses Gespräch De Gasperi Funder gekommen. Die Leute haben sich im Reichsrat getroffen, haben Kontakte gehabt, haben gesagt, wir haben im Grunde dieselben Ideen und da gibt es eine unformelle Zusammenarbeit zwischen den Christlichsozialen der verschiedenen Länder, was ja dann auch dazu führt, dass zum Beispiel die Christlichsozialen in der Tschechoslowakei dann eine Zeit lang, solange sie es sich erlauben konnten, sozusagen Loyalisten waren und die Tschechoslowakei bejaht haben und mitgearbeitet haben, die Christlichen. Ebenso wie die deutschen Sozialdemokraten auch in der Tschechoslowakei. Posso tradurre quello, la mia risposta, che certamente il Partito Cristiano Sociale è originariamente un partito comunale di Vienna, poi si espande su tutta l'area della lingua, di lingua tedesca, non riesce a penetrare nelle altre nazionalità, dove però crescono nello stesso periodo dei movimenti di ispirazione cristiano-democratica, popolare, cristiano-sociale, comunque si voglia chiamarlo, che naturalmente hanno dei contatti, perché si incontrano nel Reichsrat, nel Parlamento, con i cristiano-sociali, hanno dei contatti personali, ammirano delle volte le grandi cose che Lueger ha fatto a Vienna, hanno certe simpatie, ci sono contatti personali, ma non vengono organizzati. Dopo quella crisi di Badeni, dai cristiano-sociali, come del resto anche dai socialisti, che hanno anche loro fatto questa gazzara nazionalista, hanno anche loro ceduto al ricatto nazionalista e per quello vengono rimproverati severamente dai loro compagni non cechi, specialmente o polacchi o sloveni o slavi ad ogni modo, anche loro hanno dopo un certo ripensamento, come dopo una baldoria, il pentimento, e stendono tutti e due, i cristiano sociali e i socialisti, i famosi scritti di Renna e di Power, come si può risolvere il problema nazionale. Perché i cristiano sociali dicono: noi siamo il partito che vuole conservare l'impero, allora dobbiamo trovare una soluzione per il programma nazionale. E poi avviene una certa collaborazione, e questo è tipico per l'Austria, nella cosiddetta officina del Belvedere, dove in quel gruppo attorno a Francesco Ferdinando, al futuro erede al trono, politici rumeni anzitutto, anche qualche ungherese, cristiano-sociali, sloveni, slovacchi, non italiano non c'è, croati ci sono, cechi ci sono. Infatti era un progetto trialistico, slavi. Sì, no, ma c'erano anche rumeni per esempio, anche ungheresi. Collaborano e hanno contatti e parlano della necessità di mantenere l'impero, di trovare una soluzione per i problemi nazionali. Ma i cristiano sociali lì sempre come cristiano sociali di lingua tedesca, che vogliono però mantenere l'impero. E poi questi contatti personali poi nel Parlamento ci sono naturalmente anche con quelli del Partito Popolare Trentino, ci sono poi questo famoso, come il collega Corsini ha pubblicato adesso nel suo nuovo libro sul colloquio De Gasperi Sonnino, anche quel famoso colloquio fra De Gasperi e Fund, che è logico che i popolari o democristiani o comunque li vogliamo chiamare dei vari partiti, quando vengono a Vienna, in quella città dominata da Lega, dal Partito Cristiano Sociale, hanno contatto con il partito che è in fondo a loro unito da una certa comune ideologia, dalla stessa confessione cattolica, eccetera. Allora ci sono certamente delle non sono scompartimenti stagno, c'è un continuo contatto, ma non una organizzazione. Il Partito Cristiano Sociale rimane un partito nazionale, anche gli altri rimangono nazionali, anche per, direi, anche non potevano permettersi di formare una vera internazionale democristiana in Austria, perché sarebbero stati subito attaccati come traditori internazionalisti, eccetera, e avevano paura di questo. E nello stesso tempo la internazionale socialista, la piccola internazionale socialista, è andato in frantumi. Viktor Adler, con tutto il suo talento di conciliatore, non è riuscito a tenere insieme i socialisti delle varie nazionalità. C'erano i cechi prima i sindacalisti che formavano dei propri sindacati cechi, poi il Partito Nazionalsocialista, il nome Nazionalsocialista è curiosamente una invenzione ceca in quel periodo, che poi preso dai tedeschi, che anche formavano una Deutsche Arbeiterpartei già nel 1904. Allora il problema nazionale attacca tutto in Austria, e anche specialmente anche la Chiesa Cattolica, c'è continui litigi fra anche qui a Trento, fra il vescovo italiano e i suoi Domherrn, i suoi canonici cattolici, che poi lo denunciano che è una spia italiana, eccetera. Anche la gerarchia cattolica viene in quel periodo attaccata, tutto in Austria viene in qualche maniera intaccato e contagiato dal problema nazionale. Nun hat Herr Wanuschka in seiner italienischen Übersetzung auch noch wieder einen Teil, das er vorher Deutsch noch nicht gesagt hatte. Aber ich glaube, es ist auch den Deutschen klar geworden, dass das Hauptproblem 1910 in Österreich rund um 1910 das Nationalitätenproblem ist. Und das überlagert alles. Es steckt alles an. Der Höhepunkt ist schon vorüber. Der Höhepunkt ist 1910. Nein, der Höhepunkt des Nationalitätenproblems ist 1897. Und nachher kommt ein bisschen eine Zeit lang der Beruhigung, der Kompromisse in Mähren und so, aber dann wird es wieder, es kommt immer wieder auf. Jetzt habe ich aber eine Frage zum Prozedere. Nach meiner Uhr ist jetzt eine Minute vor 7:30. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wortmeldungen. Nun mit Verzichten, das scheint mir auch nicht so zweckmäßig zu sein. Wenn wir 6 Wortmeldungen einigermaßen, bis jetzt haben die Wortmeldungen meist so 10 bis 15 Minuten gedauert, bis das Problem erklärt ist und bis es dann beantwortet und übersetzt ist. Sollen wir jetzt unterbrechen und morgen früh an dieser Stelle fortfahren, oder sollen wir jetzt noch etwa 3/4 Stunde weiter tagen? Morgen früh um 6 Uhr. Morgen früh um 6 Uhr wird vorgeschlagen. Nein, er macht einen Witz. Nein, ich verstehe nicht. Weil meine Fragen in meinem Referat behandelt werden, wahnsinnig. Ja, wir haben 2 verzichtet, dann sind aber immer noch 4. Besser kann man die Fragen sammeln und kollektiv dann. Wir machen es jetzt. Ich werde bemühen, ganz kurz zu antworten. Gut, also Fragen werden gesammelt und dann kollektiv zum Schluss. Nicht kollektiv beantwortet, sondern individuell, aber gesammelt beantwortet. Bitte, Herr Peter, bitte. Ja, ich möchte nochmal an das heute Morgen Gesagte anschließen und diesen komparatistischen Ansatz noch einmal wieder ins Spiel bringen. Herr Röttgen hat heute Morgen sehr klar und sehr überzeugend das Zentrum als eine Integrationspartei geschildert, die eben nicht eine Klassenpartei oder eine Interessenpartei gewesen sei, darin das eigentliche Charakteristikum des Zentrums gesehen, dass sich bis in die große Krise der Weimarer Republik hineinzieht, eben bis in die Jahre 32, 33, wo man also sieht, dass hier der sonstige Gegensatz, der alle übrigen bürgerlichen Parteien zerrieben hat, für das Zentrum eben nicht gilt. Der katholische Arbeiter wählt eben auch noch im November 1932 Zentrum. Nicht der, aber viele. Viele, danke, ja. Nun wäre die Frage nach dem, was Sie heute über die christlich-sozialen gesagt haben, auch den Typ des Wählers, den Sie geschildert haben, der kleine Kaufmann, der kleine Industrielle, der Handwerker, gilt das auch für die christlich-sozialen? Oder ist nicht gerade hier wieder zu sehen, dass hier diese österreichische christlich-soziale Partei eine weitgehend klassengebundene, interessenbestimmte Partei gewesen ist? Und wenn sie das gewesen ist, was ist dann das eigentlich Katholische an dieser Partei gewesen? Sie haben davon gesprochen, dass zum Beispiel dieser große sozialreformatorische Ansatz vorgesagt, jedenfalls für Führer wie Rueger, nur ein Lippenbekenntnis gewesen ist, dass da also gar kein wirkliches Engagement dahinter gesteckt hat. Während wir auf der anderen Seite nun sagen, bei der Frage internationale Bindung oder übernationale Bindung innerhalb Österreichs und außerhalb Österreichs jetzt im letzten Beitrag auch auf die Frage von Herrn Orbanitz doch wieder haben durchblicken lassen, dass eben doch dieses sozusagen ein gemein katholisches Bewusstsein dieser Partei präsent war. Meine Frage also, wie verhält es sich hier eigentlich mit Interessen, Klassenpartei und Weltanschauungspartei und wie sieht es mit dem eigentlich katholischen der Kirchlichkeit in der Partei aus? Die Frage, die sich anschließe, wäre, wie hat diese christlich-soziale Partei zur katholischen Kirche in Österreich gestanden, wie hat sie auch zum Vatikan gestanden? Beh, in brevissimo, no? Forse in italiano due parole. Sì, posso dire subito. Sì, grazie, il signor Petersen. Also, bitte alle Fragen, ja, gut. Herr Amt, hat verzichtet. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich habe nur drei kurze Bemerkungen. Erstens, ich glaube, wir müssen uns davor hüten, zu meinen, richtige Politik setze richtiges, systematisches, explizites Denken voraus. Das ist eine Prämisse, die völlig unbeweisbar ist. Es gibt aber viele historische Beispiele für das Gegenteil. Punkt 2. Das ist auch im Zusammenhang mit Lippenbekenntnis oder pragmatische Politik. Ich glaube, man kann nicht sagen, entweder oder. Punkt 2. Das geht noch tiefer. Ich habe Bedenken, ob man aus den 4 Jahren nach dem Tode Luegers und dann kommt der Erste Weltkrieg und der setzt völlig neue Probleme, ob man aus den 4 Jahren eine Epoche machen kann. Luegers stirbt und dann ist großer Trouble und dann daraus wird dann später aus dem wenigen, was man hat, bis jetzt war es Reform und jetzt wird konservativ. Das also geht schon ab 7, aber mir scheint diese Zeit zu klein. In Bezug auf Sozialreform oder sozialkonservativ möchte ich fragen, ist nicht von der Situation Österreich 1907 oder 8 her das Arbeiten an Nationalitätenproblem, wenn wir Modernisierung als Parameter haben, vielleicht genauso wichtig wie die Frage, ob die Berufsschule sonntags oder werktags stattfindet? Und mein Punkt 3 ist, die christlich-soziale Partei kann als Kommunalpartei Politik betreiben, wenn ich als Politik Veränderung der Wirklichkeit bezeichne, durch politisches Handeln, als parlamentarische Partei nicht. Sie ist nicht nur keine Mehrheit im Parlament, sondern Österreich ist keine parlamentarische Monarchie. Das Zentrum war in einer ganz anderen Situation, weil ohne das Zentrum ab 1890 schwer eine Mehrheit für Gesetze zu finden war. Es war nicht unmöglich, aber es war schwer. Das sind meine drei Bemerkungen. Jetzt sind Sie auch noch in der Reihe. Devo soltanto osservare che una delle parti che più mi ha interessato della relazione di Vandrusta è quella appunto che riguardava il periodo delle riforme dei social aristocratici e direi che questo mi ha permesso di capire un po' quello che conoscevo piuttosto dal versante puramente italiano, cioè il periodo dei tentativi di riforma che sono stati fatti soprattutto in Lombardia tra il 48 e il 59, quando inizialmente lo stesso Radeschi, poi soprattutto Massimiliano, ecco, cercarono in qualche modo di venire incontro alle esigenze popolari, particolarmente dei contadini, contro la borghesia liberale che aveva fatto la rivoluzione del 48. E a questo proposito ho presente un saggio interessante di Della Peruta sui contadini in Lombardia nel 48, appunto qua, che mostra come inizialmente i contadini avessero partecipato alla rivoluzione anti-austriaca perché attendevano in qualche modo un riscatto sociale dalla stessa rivoluzione politica, e poi la rivoluzione politica evidentemente gestita dall'aristocrazia mondiale e dalla borghesia liberale evidentemente non soddisfa le loro esigenze, per cui poi è facile Paradeschi recuperare il consenso dei contadini, per esempio abolendo la tassa personale, facendo quelle riforme che i contadini attendevano inizialmente dalla rivoluzione anti-austriaca. Ecco. Cioè direi che in qualche modo c'è una tradizione, ecco, come potrei dire, che si inserisce in un quadro di restaurazione, no? In una concezione paternalistica, aulica, insomma, diciamo, della questione sociale, che è così. Bisogna distinguere, poi le continuità vanno sempre usate, i criteri di continuità vanno usati con molta discrezione, ma in qualche modo si inserisce in quella continuità che lei giustamente evocava, che va dal discotismo illuminato fino in qualche modo ai cristiani sociali. Ecco, e ai socialisti. Se questo non si spiega in Austria più che altrove col fatto che appunto c'è questa grossa istituzione, cioè la monarchia spurgica, che non c'è in Italia, questo anche per rispondere un po' anche alla domanda che ha fatto prima la signorina, in qualche modo, ecco, noi in Italia abbiamo una monarchia, ma che non è certo questa, insomma, è una monarchia liberale, è una monarchia laica, che ha tolto il potere al Papa, eccetera, invece questa è la monarchia sacra ancora, in qualche modo, che quindi rappresenta una tradizione così di difesa, di una protezione in qualche modo gerarchica della società, di difesa della religione e di difesa dei poveri in chiave però paternalistica. Quindi quanto di più opposto ci può essere da una concezione sociale, di rivoluzione sociale, rischia piuttosto dal egalitarismo rivoluzionario, insomma, dalla concezione. Ecco, non so se mi sbaglio. Ecco. Mi sto domandando però se in Austria non c'è niente, proprio niente, che invece non si inserisca nell'altro filone, cioè di una all'interno del mondo cattolico, cioè che porti avanti un discorso di questione sociale che però cerchi anche di recepire certi fermenti liberali, insomma, della società basata sul suffragio, sulla sovranità popolare, sul suffragio universale, ecco, come talvolta, sia pure in minoranza, avviene in altri paesi, penso in Francia, senza delle nouvelle, eccetera. Adesso l'ultimo. Posso rispondere prima al signor Peterson? Certamente il Partito Cristiano Sociale è fino a un certo punto, fin dove c'è questo elemento veramente cattolico, convinto cattolico, che è intorno alla Reichspost, eccetera, e cerca di essere e vuole essere un partito, un Integrationspartei, come il Centrum. Anche l'UEGA, lui vuole naturalmente avere anche un'ala di lavoratori, ma praticamente poi la abbandona perché la sua Hausmacht, il suo potere resta sui piccoli maestri, sulla piccola borghesia, sugli artigiani. Il Partito Cristiano Sociale appunto ha queste due facce, ha l'elemento cattolico che cerca di essere una Integrationspartei, che ha tutti quelli che si confessano cattolici convinti, dagli aristocratici fino ai lavoratori, fino ai piccoli, vuole, questo è l'ideale, ma la realtà è che è in gran parte un partito della piccola borghesia cittadina, dei contadini, e dopo il 7 con la decadenza poi del, specialmente dopo il 18, con la decadenza del liberalismo viene semplicemente il partito conservatore, che diciamo tutti i borghesi, la gente della vecchia alta borghesia o della alta burocrazia, pur disprezzando i cristiano sociali perché hanno ancora questa avversione di Francesco Giuseppina contro Luega, dicono: cosa possiamo votare? Non possiamo votare per i socialisti, non vogliamo votare per i nazionalisti, per i Grostac, allora votiamo per i cristiano sociali pur non avendo troppa simpatia, perché ci ricordiamo del Luega e tutti i suoi seguaci, di tutti questi consiglieri comunali appunto che ci sono qui su questa fotografia, tutta questa piccola gente che in fondo demagogica, che non parlava neanche un buon tedesco eccetera, non sapeva, parlavano anche dialetto eccetera. Così diciamo l'idea è la Integrationspartei. E nelle colonne della Reichspost e nel lavoro del Fundere di questo c'è questa idea: tutti i cattolici si riuniscono, si devono riunire, devono combattere per gli eterni principi del cattolicesimo, per la scuola cattolica, contro i massoni, contro gli ebrei, per mantenere l'impero eccetera. Nella realtà e naturalmente fino a un certo punto un partito con certe tendenze classistiche, interessi economici, esprime certi interessi economici, specialmente forte i contadini e la piccola borghesia. E questa è una risposta. C'è il cristiano sociale sono l'uno e l'altro, sono un po' il centrum austriaco, ma sono un po' anche diciamo un partito di piccoli come in Ungheria, il Kleine Landwirtepartei eccetera. A quello che ha detto il collega Repken, sì, è vero che gli anni dal 7 fino alla prima guerra mondiale, o anzi dalla morte di Luega fino alla guerra mondiale, sono corti e ci sono delle oscillazioni. Per esempio dopo la sconfitta dell'11 c'è una certa ripresa in una nappa, eccetera. Però visto anche da quello che succede poi dopo la guerra, eccetera, quella tendenza di quel partito di diventare un partito conservatore rimane immutato. Ci sono oscillazioni, appunto il Sepp aveva un periodo subito dopo il 18 dove anche lui era per una certa socializzazione, ma tutto sommato il partito rimane da allora in poi piuttosto social conservatore. Non che io lo rimprovero. Ma avrei il Krieg dazwischen. Sì, c'è la guerra, ci sono molti cambiamenti. Poi, was war die zweite Frage? Die erste Frage war mit dem Denken und Handeln. Sì, questo è naturalmente sempre, qui è molto chiaro, Luegger è un grande pragmatico, come in fondo lo è anche Viktor Adler, che pure si confessa marxista ortodosso, ma soltanto per impedire la scissione, per superare la scissione si confessa marxista ortodosso, ma in verità le questioni ideologiche veramente non lo interessano. Lui dice: noi vogliamo aiutare la povera gente, questo è il suo pragmatismo, e questo è molto tipico in Austria. Direi che nella politica austriaca c'è sempre questo, in tutti i partiti c'è quel grande pragmatismo, ci sono, come ho detto, non c'è nessun vero teorico, l'unico teorico è Vogelsang che viene da fuori, ma i grandi pragmatici, gli organizzatori, Schöner, il giovane Schöner, Luega e Viktor Adler sono dei grandi pragmatici. C'è una grande tradizione che viene anche, come lei dice giustamente, dall'illuminismo. C'è questa tradizione e dalla burocrazia. Ed è una cosa curiosa, e qui sono già alla domanda del collega Camaiani, che la burocrazia austriaca ha naturalmente, come del resto anche la burocrazia prussiana, famoso Preußentum und Sozialismus, ha una certa tendenza socialistizzante. Se si leggono adesso le memorie dei grandi burocrati di quel periodo, avevano più simpatia per i socialisti che non per i cristiano sociali. È interessante che quella alta burocrazia che dopo il 1900 cercava di risolvere i problemi promuovendo un programma di sviluppo economico, eccetera, che volevano, erano loro, in fondo era la burocrazia, l'alta burocrazia che voleva il suffragio universale, per liberarsi da questi maledetti, come dicevano loro, professori, giornalisti, avvocati, nazionalisti che litigano dal giorno, dalla mattina alla sera su una bandiera, su una lingua scritta su qua e là, su una coccarda, su un fiore, eccetera. Lasciamo venire le masse, dicono questi alti burocrati, lasciamo votare le masse, loro hanno interesse, anzitutto interessi economici, sia i cristiano-sociali che i socialisti hanno interessi economici. C'è una grande simpatia, appunto quello che ho detto, che Luega ha così ben colpito, fra l'alta burocrazia e i socialisti. Che è una cosa molto curiosa e che si ricollega alla tradizione giuseppina. Cioè bisogna fare tutto nell'interesse delle masse, della povera gente, eccetera. E qui c'è anche naturalmente quello che fa Radetzky, eccetera. In Austria la figura del Rote Hofrat o del Rote General è una figura che esiste molto anche nelle commedie di Schnitzler, cioè il consigliere aulico che legge Marx o Proudhon o le idee o Fourier e che segretamente ha delle idee molto di sinistra, però dice nelle nostre condizioni tanto complicate non è applicabile, lo legge ma fa il suo dovere, rimane però ha delle idee, molta simpatia per la sinistra. È un fenomeno curioso, quel Rote Hofrat, quel consigliere aulico rosso, che esiste anche lì. E lì c'è delle volte una simpatia per i cristiano sociali, ma più ancora per i socialisti. So, ich glaube, wir müssen Herrn Wandruschka jetzt noch einmal sehr herzlich danken. Io devo scusarmi perché ho parlato troppo. Für die Geduld, die er mit uns gehabt hat, und können dann die heutige Sitzung beenden.